Also, dann beginne ich mal. Ich bedanke mich für die Einladung durch die Gruppe kritischer Studenten hier an der Uni und will mal was zur Kritik der politischen Wissenschaften sagen. Ist klar, das ist ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben, dass man in irgendwie 1,5, 2 Stunden die Denkweise eines ganzen Fachs erläutert. Ja, die haben ja, wenn man da reingeht in die Bibliothek von denen, die haben natürlich Regale über Regale und die verschiedensten Autoren. Jetzt ist trotzdem die Behauptung, irgendwie denken sie dann doch alle ganz ähnlich. Es ist Teil dessen, was auch die Zuhörer prüfen müssen, ob die Zitate, die ich da ausgewählt habe, und wer sie sich anschaut, wird auch merken, die sind nicht ganz taufrisch. Ich wollte halt nicht nochmal alles lesen von dem Fach, was ich seinerzeit, wie ich studiert habe, gelesen habe. Ob die ausgewählten Zitate irgendwie repräsentativ sind, ob sie das treffen, was man selber dann als Politologiestudent oder als einer, der das auch mal kennengelernt hat, ob man da drin das Fach irgendwie wiedererkennt. Die Absicht des Vortrags reicht weit. Die ist nämlich derart, dass ich einer populären Meinung entgegentreten will. Die populäre Meinung ist, wer die kapitalistische Wirtschaftsweise, wer den bürgerlichen Staat, wer die Gewalttätigkeiten der Außenpolitik verurteilt, mag respektable Motive haben. Er ist ein Freund des Friedens, er ist ein Freund der Unterprivilegierten. Alles gut und schön, aber Wissenschaft ist es nicht, wenn man so dagegen ist. Wissenschaft ist das, was an der Uni betrieben wird. Was die Dozenten, ja, ich habe jetzt da ein bisschen Material gekriegt, Cronenberg, Hacke, die Dozenten an der Bonner Uni, an anderen Unis, was die lehren, was die in die Bücher schreiben, wo sie viele Zitate, also viele, ja, einen dicken wissenschaftlichen Apparat drunter wegschreiben, wo sie Balkendiagramme haben, wo sie empirische Verfahren der Validierung von ihren Hypothesen einführen. Wo derlei passiert, liegt Wissenschaft vor. Ich möchte gern dafür argumentieren, dass sich's mehr umgekehrt verhält. Ich möchte zeigen, die sind die Ideologen. Und wenn, dann sind wir die Wissenschaftler. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass die von keiner Seite übrigens verheimlichte Parteinahme, an der entscheidet sich nichts. Dass die politischen Wissenschaftler an diesem Fachbereich vielleicht noch mehr als an manchen anderen, aber an dem wie im Prinzip überall, dass die für den demokratischen Staat Partei ergreifen, dass sie dem gutes Gelingen wünschen, dass sie als Politikberater aktiv werden und den Berliner Außenpolitikern empfehlen, wie sie es besser zu machen hätten, ihr Gewerbe. Das liegt auf der Hand. Dass auf der anderen Seite Marxisten sagen, diese Ordnung muss weg, weil sie tut den Leuten nicht gut. Dass die parteiisch dagegen sind, ist auch nichts Geheimnisvolles, das weiß auch jeder. Die Frage ist nur, ist die Parteinahme das Ergebnis einer unvoreingenommenen Untersuchung? Oder ist die Untersuchung das Ergebnis einer voreingenommenen Parteinahme? Das ist die Frage. Dass Parteinahme rauskommt, auf der einen, auf der anderen Seite, dass die Parteinahmen entgegengesetzte sind, alles liegt offen auf der Hand, da ist für niemanden ein Rätsel. Die Frage ist einzig und allein, ist die Wissenschaft, die betrieben wird, eine unvoreingenommene Befassung mit dem Gegenstand, sodass man dann hinterher über ihn was weiß? Und wenn man weiß, worum es bei ihm geht, wenn man weiß, das ist die Sache, das ist ihr Zweck, das ist ihre Leistung für die Menschen, dann kann ich auch sagen, dann bin ich dafür oder dann bin ich dagegen, begründetermaßen. Jetzt schauen wir uns mal das erste Zitat schon an. Das ist ein Zitat, das ist methodisch. Das heißt, ehe wir es uns richtig anschauen, sage ich noch was dazu. Man kennt das und das ist schon immer das Erste, wenn man die Schriften aus der deutschen Universität liest, das Erste, was einem befällt, ist gähnende Langeweile. Noch immer überhaupt sonst wo landet, ist es ewig langweilig, weil alles steht dreimal dort. Am Anfang kommt ein Kapitel, das heißt methodische Vorbemerkungen. Übrigens, wer eine Doktorarbeit oder eine Examensarbeit machen muss, der kennt es. Ein Kapitel methodische Vorbemerkungen. Da wird also dann reingeschrieben, wie man den Gegenstand zu fassen gedenkt, wie man ihn strategisch umzingelt und mit welchem Verfahren man dann seine Behauptungen zu gewinnen beabsichtigt. Dann kommt übrigens, damit ist alles schon festgelegt, wenn man erstmal sagt, ich habe diese Absichten, wenn man deutlich macht, dass man ein voreingenommenes Verfahren durchziehen will, dann kommt kein Wunder hinten raus, was man vorne reingesteckt hat. Die Wissenschaft ist eigentlich schon fertig, wenn die methodischen Vorbemerkungen hingeschrieben sind. Dann steht dort, das will ich beweisen, das will ich zeigen, das ist meine Absicht, das ist mein Erkenntnisinteresse. Eigentlich ist alles rund. Dann kommt die zweite Ebene, das ist dann die Durchführung, dann wird dasselbe bewiesen, mit genau den strategischen Techniken, die man vorher versprochen hat zu benutzen. Und die dritte Abteilung ist Schlussfolgerungen oder irgend sowas, und dem entnimmt man dann genau die Absichten, die von auch bekundet worden sind. Also die Wertungen und Absichten, die bekundet worden sind. Allein der Zirkus, dass alles, dass nichts gerade angegangen wird, dass man so wenig Sachhaltiges liest, so wenig, jemand sagt einfach, hier habe ich eine Sache und jetzt sage ich ihre Eigenschaften, jetzt sage ich ihre Bestimmungen, und wenn die Bestimmungen in Widersprüche zueinander geraten, dann gibt es Rätsel, da entsteht das Bedürfnis, das aufzuklären. Sondern dass nichts gerade angegangen wird, sondern immer mit diesen Denkstrategien das eigene Ergebnis gerechtfertigt wird, macht die Sache einerseits zirkulär. Denn es ist zirkulär zu sagen, wenn ich die und die Methoden anwende, dann ist das und das Ergebnis gerechtfertigt durch die Methoden, die ich angewendet habe. Kommt der andere und sagt, ich wende aber andere Methoden an, kommt er natürlich korrekterweise zu einem anderen Ergebnis, dann ist es aber auch bloß, es ist wie beim Schach. Was rauskommt, ist die Befolgung der Regeln, die vorher reingesteckt worden sind. So, allein das ist also schon ein Hinweis darauf, dass es mit der Wissenschaft was Eigenes auf sich hat, dass es nicht alles so selbstverständlich und klar und an der Sache orientiert ist. Wenn man bei aller Lektüre immer diesen Zirkus mit methodischer Vorbemerkung, Durchführung, Schlussfolgerungen geboten kriegt. Jetzt lesen wir mal eine Sorte methodische Vorbemerkung zu dem Fach. Also wer ist das? Das ist alles von diesem Theo Stamen 1971, also ich habe ja schon gesagt, nicht das Neueste. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft könnte man zunächst allgemein als politische Realität bestimmen. Diese politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie sich qualitativ grundsätzlich von den Realitäten unterscheidet, die zum Beispiel Objekt der Naturwissenschaft sind. Oder anders gewendet, für die Politikwissenschaft, aber nicht nur für sie allein, sondern eigentlich für alle Sozialwissenschaften als Wissenschaften vom Menschen, gilt, dass sie sich in ihrem Erkenntnisprozess nicht auf Gegenstände der Natur, auf einfache Tatsachen der natürlichen Außenwelt bezieht, wie das bei den Naturwissenschaften der Fall ist, sondern dass sie es je und je mit einer von den Menschen durch gesellschaftliches oder kollektives Handeln bewirkten, von ihnen durch gemeinsame Anstrengung erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise bestätigt, beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat, mit einer Realität also, die in ihren vorfindbaren und beschreibbaren Strukturen objektiv und durch die Menschen verliehenen Sinn zugleich subjektiv ist. Ein Argument. Das Argument heißt, wir haben es beim Gegenstand der politischen Wissenschaft, vielleicht noch was vorher, wir haben es beim Gegenstand der politischen Wissenschaft mit etwas zu tun, das heißt politische Realität. Ist selber schon ein eigenartiger Beschluss, dass ein Fach so anfängt. Wenn man sagt, die Finanzwirtschaft hat den Kredit zum Gegenstand. Die Biologie hat die belebte Natur zum Gegenstand. Jetzt gibt die Wissenschaft, die mit dem Politischen sich befasst, und die sagt gleich mal nicht, der Staat ist ihr Gegenstand. Staatswissenschaft will diese Sache nicht sein. Das ist sehr eigentümlich, der Staat ist doch ein Gegenstand. Es ist mehr umgekehrt, es gab Staatswissenschaft in Deutschland früher, das war quasi die noch nicht demokratische Phase der deutschen, des Nachdenkens über die politische Gewalt in dieser Gesellschaft. Staatswissenschaft will die Politologie auf keinen Fall sein, sondern sie hat einen Gegenstand, der eigentlich selber schon gleich ein Rätsel ist, die politische Realität. Ja, was mag das sein? Jetzt haben wir es schon mal verdünnisiert, das Objekt. Wir sind schon nicht mehr bei was Einfachem wie, man könnte ja auch sagen, Parteien. Wir erforschen Parteien, ein anderer erforscht die Feuerwehr. Aber die haben einen Ausschnitt der Realität, den wir politisch nennen. So, jetzt wird über ihn eines gesagt. Natur ist es nicht. Und auch das ist verräterisch und nicht korrekt. Denn so richtig es ist, das ist nicht Natur. Soll ja gleich was draus folgen über das Nachdenken drüber. Jetzt könnte man sagen, na gut, es ist nicht Natur, das wird man schon merken, wenn man sich damit befasst. Wenn es nicht Natur ist, dann wird es Eigenschaften an sich haben, die eben mit den Kategorien der Natur nicht erfasst, mit den Kategorien, mit denen die Physik und die Chemie ihre Objekte beschreibt, nicht zu erfassen geht. Jetzt heißt es aber immer so fast gleich, halt aus, nicht so einfach, nicht behandeln wie ein objektiv von uns getrenntes Ding. Und das folgt noch lang nicht daraus, bloß weil es nicht Natur ist. Warum soll man denn nicht sich mit dem, was man jetzt meinetwegen politische Realität nennt, erstmal als, ja, mich gibt's und das gibt's. Und das ist erstmal von mir getrennt und jetzt schaue ich mir es an, womit ich es da zu tun habe. Dann gibt es mal einen Krieg, muss ich auch sagen, ja, was passiert da, wer macht ihn mit welchen Gründen, mit welchen Zwecken. Also wir haben ja hier in Bonn offenbar besonders gern Außenpolitiker, also wie heißt das, die Wissenschaft vom internationalen System oder so. Oder wie heißt es genau? Internationalen Beziehungen. Von den internationalen Beziehungen, so heißt es ja. Es gibt keinerlei Grund, der Objektivität dieses Gegenstands irgendwie einen Mangel nachzusagen, sodass man mit ihm anders umgehen müsste als mit sonst was. Aber er ist schon gleich dabei, dieser Stamen zu sagen, ja, warum? Weil das ist ein Ding, das ist von Menschen gemacht, durch Menschen bewirkt, womöglich kollektives Handeln. Hat man schon gleich, kollektives Handeln, da bist du schon gleich mit, das ist was, das müssen, von dem dürfen wir uns nicht mehr distanzieren, weil das ist ja unser. Wir müssen dafür sein, weil es unsere Welt ist, die von uns gemachte. Übrigens, zum Teil ist politische Herrschaft dadurch gemacht, dass irgendwelche ja einen Stein genommen haben und den anderen auf den Kopf gehauen haben und gesagt haben, so und ab jetzt machst du das, was ich dir sage. Das ist auch eine Form von kollektivem Handeln, mit dem Strukturen in die Welt kommen. Also man muss das nicht gleich für Wunder was Positives halten. Wenn man feststellt, es gibt eine politische Realität, dann muss man erstmal warten, ob das was Positives ist. Also, weil das Zeug einen Sinn zugeschrieben kriegt, sagt er dann noch näher, weil die Menschen diesen Einrichtungen einen Sinn zuschreiben, deswegen müssen wir sie ganz besonders behandeln. Ich möchte lieber sagen, wenn die Menschen dem einen Sinn zuschreiben, dann wäre es ganz besonders wichtig, dass man sich mal objektiv dazu stellt und sich eine Meinung darüber bildet, ob der Sinn überhaupt stimmt. Der Sinn ist ja immer die Kategorie, die Sache hat einen guten Grund. Die Sache ist irgendwie für mich da. Aber damit ist er nicht fertig bei seiner Erläuterung, wie man sich dem Gegenstand nähern soll. Jetzt kommt die zweite Hälfte von dem Zitat. Und da errichtet er ein richtiges Denkverbot. Für unseren Zusammenhang wesentlich ist die Möglichkeit einer weiteren Differenzierung dieser politischen Realität. Entsprechend der ihr eigentümlichen Verschränkung von subjektiven und objektiven Elementen. In politische Praxis. Das ist das, was die Politiker tun und die Parteien tun. In politische Institutionen. Das wäre ungefähr das, was man Staat nennt. Das kommt schon noch vor, aber eben als Element der politischen Realität. Und in Praxis wie Institutionen normierende der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realität sinngebende politische Ordnungskonzeptionen oder Ideen, die auf konkreten Erfahrungen der Menschen und ihrer interpretativen Verarbeitung, wird es wohl heißen müssen, beruhen. Eine politikwissenschaftliche Analyse der politischen Realität, die ihren Gegenstand gerecht werden will, kann nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren und gleichsam als Selbstständiges traktieren. Sie muss der prinzipiellen Einheitlichkeit der politischen Realität und damit des unaufhebbaren Bezugs der drei Elemente aufeinander im Lebensprozess der Politik eingedenk bleiben, will sie die politische Realität nicht gründlich verfehlen. Politische Institutionen lassen sich demnach als Regelsysteme kommunikativer Art, als durch und ausgebildete Ensembles von sprachlich vermittelten, intersubjektiv geltenden Regeln verstehen, die politische Praxis bestimmen und die ihrerseits wieder von konkreten, ebenfalls durch sprachliche Vermittlung zur intersubjektiven Geltung gelangten Ordnungskonzeptionen abhängig sind. So, jetzt, man muss den Satz nicht vollkommen überblicken, wenn man ihn einmal gelesen hat. Die Hauptbotschaft des Satzes heißt, wir können schon auf dem Feld des Politischen drei Sachen unterscheiden. Was die Politiker machen, die objektiven Institutionen, also sowas wie Staat, wie Parlament, wie Bundeswehr, Finanzamt, Finanzministerium etc. Die Institutionen und was? Die sinngebenden Gedankenkonstrukte, die das Ganze für unglaublich vernünftig halten. Ja, das sind die Praxis wie Institutionen normierende und der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realitäten sinngebende politische Ordnungskonzeptionen und Ideen, die auf den Erfahrungen der Menschen beruhen und der interpretativen Verarbeitung dieser Erfahrung. Und dann sagt er, eins darf man auf gar keinen Fall, eins der drei Dinge für sich untersuchen. Sei es den Staat, sei es das Handeln der Politiker, sei es diese Anschauungsweisen des Politischen, die im Volk verankert sind. Auf keinen Fall dürfen wir das eine für sich nehmen und sagen, was ist es, und das andere für sich nehmen und sagen, was ist es. Man möchte doch sagen, wenn die drei Sachen schon so verschränkt und in Einheit sind, wie er sagt, dann wird man es doch an denen auch merken, wenn man jedes für sich nimmt. Ja, man merkt doch, wenn was mit was anderem zusammenhängt, merkt man es doch an ihm selber. Da muss man doch nicht immer gleich sagen, ich denke das andere in Einheit mit. Anders, hier ist es das Gebot, den Staat und die Politik zusammen mit den sinngebenden Ideen aufzufassen, mit denen die Bürger und die Politiker oder die geistigen Wortführer der Nation, mit denen die Sache für in Ordnung erklären. Das muss man alles immer in Einheit denken. Jetzt wäre es ja gerade das Rätsel, was die bürgerliche Gesellschaft kennzeichnet, dass es der Gesellschaft gegenüber einen mit Gewalt ausgestatteten Apparat gibt, der alle Mitglieder der Gesellschaft sich unterwirft, der alle unter die Herrschaft des Gesetzes stellt und mit Gewalt, mit Macht, mit Sanktionen den Gehorsam gegenüber dem Gesetz erzwingt. Die Frage, wieso die abgetrennte Institution über der Gesellschaft, die gegen sie, die allen Mitgliedern der Gesellschaft, ob arm, ob reich, den Gehorsam vor dem Gesetz aufzwingt. Warum es das braucht, die getrennte Institution, warum es die braucht, das wäre überhaupt die interessante Frage. Jetzt sagen die gleich, ja, die Trennung des Staats von den Menschen, die Trennung der Institutionen von denen, die in ihnen aktiv sind, die Trennung der Meinungen übers Objekt vom Objekt, das darf man auf keinen Fall machen, da würde man sie in ein schlechtes Licht drücken. Man würde die politische Realität gründlich verfehlen. Am Schluss kommt übrigens, das ist mal die Story, die ich da vorhin an diesen methodischen Vorbemerkungen schon angekündigt habe, am Schluss kommt das fertige Urteil raus, mit dem die Politik endet, mit dem die Politikwissenschaft endet. Nämlich, die politische Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft ist ein kommunikativer Prozess. Das ist schon bei der methodischen Vorbemerkung fertig, das wird nie mehr was anders, da kommt nie mehr was dazu. Der Beschluss, die Objektivität von Staat und seinem Tun nicht zu trennen von den Bürgern, die das gut finden sollen, die das nachvollziehen sollen, die Ideen darüber haben sollen, warum das in Ordnung geht, die methodische Vorschrift, dieses nicht trennen zu dürfen, ist dann am Schluss auch das inhaltliche Urteil über den Gegenstand. Nämlich eben, politische Herrschaft ist eine Dauerkommunikation mit den Unterworfenen. So, wie gesagt, der hat richtig, also was ich hier vorgelesen habe, ist die Behauptung, er hat noch nicht von der Sache geredet, er hat von dem geredet, wie man sich ihr zu nähern hätte. Er hat methodische Anmerkungen gemacht, was die richtige Stellung des Erkennenden zum Objekt in der Politikwissenschaft ist. So soll man Politikwissenschaft betreiben. Unter der Hand steckt in der methodischen Vorbemerkung schon eine Riesenauskunft über die Sache. Jetzt machen wir mal Punkt, Schluss und fangen an, was kommt denn in der Sache raus. Und da muss ich jetzt eins vielleicht vorweg schicken, ehe ich einsteige in das nächste Zitat und werden wir der halt mit den alten Größen der politischen Theorie kommt, Hobbes und Locke und Montesquieu und was da halt so üblich ist. Wenn man sich den fertigen Politikwissenschaftler und seine Äußerungen vornimmt, dann hat man erstmal überhaupt große Schwierigkeiten, das vom normalen Politisieren zu unterscheiden. Ja, ich lese jetzt, habe ich geschickt gekriegt, von Cronenberg zu Patriotismus, von Hacke zum Irakkrieg, Stellungnahmen der hiesigen Wissenschaftler. Das liest du und eigentlich denkst du, naja Gott, das ist irgendwie das, was sowieso dauernd in der Zeitung steht. Wo ist denn hier die Politikwissenschaft? Man findet es so leicht gar nicht. Ich will später schon noch zeigen, wie sie drinsteckt in den Äußerungen, die man mehr oder weniger, man hat immer den Eindruck, das hätte die Angela Merkel oder das hätte der Außenminister auch sagen können. Man hat den Eindruck, wo ist denn der Unterschied eigentlich von dem politischen Wissenschaftler zum aktiven Politiker oder zum nächsten Journalisten, der einen Kommentar schreibt, Merkel hat es aber nicht gut gemacht oder nicht so gut, wie man hätte können. Also es tut sich wirklich hart, überhaupt bei solchen Lektüren das festzustellen. Deswegen ist die Absicht jetzt mal die, richtig in die Grundbegriffe des Fachs einzusteigen und es ist dann schon so, dass man erstmal das macht, was halt im Proseminar passiert. In den ersten, wenn die Studenten neu an die Uni kommen und gesagt kriegen, du studierst jetzt Politikwissenschaft, was musst du da machen? Und da werden sozusagen, da werden die Kategorien geschmiedet, mit denen man dann hinterher argumentiert und die Kategorien sind dann das Einzige, was sich überhaupt noch in diesen Äußerungen als Produkt der Wissenschaft zu erkennen gibt und was die wissenschaftlichen Äußerungen von dem, ach Gott, was jeder Journalist schreibt, vielleicht noch ein bisschen unterscheiden. Also fangen wir an. Schon diese komplizierte methodische Vorbemerkung, die ich jetzt ein bisschen durchgegangen bin, zeugt davon, in der Politikwissenschaft, da sind sich die Macher des Fachs alle ganz schnell einig, da haben wir es mit was Heiklem zu tun. Man kann sich dem Gegenstand auch falsch nähern. Vorsicht. Vorsicht. Der Gegenstand will vorsichtig behandelt werden. Denn alle fangen an und wissen, ihr Gegenstand ist Macht und Herrschaft in unserer Zeit. Ihr Gegenstand ist was Heikles. Allen ist klar, Politikwissenschaft handelt davon, dass Herrschaft existiert, dass eine Instanz da ist, die Zielsetzungen erlässt über das Leben anderer Leute entscheidet, die anderen die Lebensbedingungen vorschreibt oder vorenthält, je nachdem. Eine Instanz, die einen großen Unterschied zwischen den Menschen ausmacht. Die einen haben das Sagen und die anderen haben das Parieren. Es ist denen allen klar, Herrschaft, das ist ein heikler Gegenstand. Und es ist er ja wirklich. Man muss sich eins klar machen, zu dem, was die Menschen für nützlich und schön halten, braucht sie niemand zu zwingen. Und von dem, was sie für nützlich halten, sollte sie niemand abhalten müssen, sollte man denken. Eigentlich ist es kein Geheimnis, wo Herrschaft existiert, zwingt eine Instanz, die ihr Unterworfenen zu Haltungen, Aktionen oder Selbstbeschränkungen, zu denen die von sich aus nicht aufgelegt sind. Wenn die Herrschaft von den Leuten nicht was wollte, was die von selber nicht wollen, dann bräuchte sie es nicht. Eine Herrschaft, die den Leuten nur befiehlt, was sie von sich aus wollen, die kann abdanken. Also der Umstand, dass auch in der modernen Gesellschaft, wo die Menschen offensichtlich nicht mehr Knechte sind, Herrschaft nötig ist, wäre ein Rätsel, warum braucht es denn das? Wofür braucht es das? Wofür gibt es sowas? Wäre interessant, die Sache zu erforschen. Und wie müsste man sie erforschen? Man müsste sich einfach anschauen, was der Staat für Lebensbedingungen erlässt und mit seiner Macht in Kraft hält, schützt, mit seinen Mitteln zu Erfolg bringt. Man müsste halt schauen, was verordnet wird. Man müsste die Tätigkeit der Obrigkeit betrachten, ihr Programm studieren und dann wüsste man, zu welchem Zweck es sie braucht. Wenn die Politikwissenschaftler im Proseminar loslegen und sagen und quasi die Grundfrage angehen, dann haben sie sie schon verschoben. Sie sagen nicht, warum braucht es diesen Staat mit dieser Ordnung, mit seinem Programm, mit seiner Raison, warum braucht es den? Sondern die sagen, warum brauchen Menschen einen Staat? Wichtige Verschiebung. Die erste Frage kann nämlich noch so rausgehen. Diesen Staat braucht es für einen Zweck, der besser nicht in der Welt wäre. Diesen Staat braucht es für einen miesen Zweck. Wer aber fragt, warum brauchen Menschen einen Staat? Dann haben wir längst ein ganz anderes Ding, da sind wir nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft, da sind wir nicht mehr bei hier und heute, Eigentum, Reiche und Arme, Lohnarbeit und Kapital und so weiter, bei den Verhältnissen, die es gibt, sondern wir sind dabei der Mensch als solcher. Warum braucht der ein Kommando über sich? Für keinen guten Zweck, das kann nicht mehr rauskommen, weil ja vorne schon als Bedürftiger der Mensch als solcher steht. Überspringen wir die erste Hälfte von dem kommenden Zitat und schauen uns bloß den einen Satz von dem Hobbes an. Das ist so richtig das Grunddogma der politischen Wissenschaften. Ja, das ist da als Nebensatz konstruiert, ich lese es als Hauptsatz vor, weil es mir bloß auf die erste Hälfte ankommt. Hobbes konzipierte auf der Grundlage dieses modernen rationalen Naturrechts zur Überwindung des durch das Bellum Omnium contra Omnes gekennzeichneten Naturzustands in der biblischen Gestalt des Leviathan eine politische Ordnung, in der die Staatsgewalt um der Herstellung und Sicherung des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihm nur die wirtschaftliche beließ. Also die Grundantwort auf die Frage, warum brauchen Menschen einen Staat, heißt, um den Naturzustand zu überwinden, in dem sie ohne Staat wären. Und im Naturzustand würde das Faustrecht gelten, das Recht des Stärkeren. Bellum omnium contra omnes, es wäre endloser Krieg zwischen den Menschen. Und dann geht es noch weiter, ja, der Mensch, das ist jetzt auch Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf, Homo homini lupus, ja, das sind so die Sprüche, die man, die die Grundfesten des Fachs ausmachen. Das ist die Sache. Und es ist komisch, ich glaube, warum fällt es denn, oder das Warum kommt später, aber es fällt den Studenten, die das lernen müssen, offenbar herzlich selten auf, dass es ein Riesenwiderspruch ist, den Menschen erstmal als eine reisende Bestie hinzustellen, die nichts Besseres im Kopf hat, als ihren Nachbarn umzubringen und ihm alles wegzurauben und ihm gleichzeitig zu unterstellen, diese Bestie hätte eine Riesensehnsucht nach Frieden. Sie hat ein Riesenbedürfnis, wegzukommen von dem Zustand, der ihrer Natur entspricht. Also entweder der Mensch ist die reisende Bestie, dann ist er bestimmt nicht das Subjekt, das sich einen Staat über sich wünscht, der ihm verbietet, seine Natur auszuleben. Oder er ist es gar nicht. Dann ist es aber auch nicht der Grund des Staats. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das aus dem Blick verloren habe. Wie ich gesagt habe, wenn man den Staat objektiv erfasst und fragt, warum sie ihn gibt, könnte ja auch rauskommen für einen schlechten Zweck. Wer fragt, warum braucht der Mensch einen Staat, der ist dabei, das kann bloß noch ein guter Zweck werden. Da haben wir auch eine Verschiebung in der Frage, nämlich es wird nicht mehr nach einem wirklichen Grund gefragt, sondern es wird nach einem guten Grund gefragt. Die Verschiebung der wissenschaftlichen Frage von erklären zu rechtfertigen. Einen Gesichtspunkt finden, warum es in Ordnung geht, ist was ganz anderes als untersuchen, warum es etwas gibt. Und was wir hier vor uns haben, wenn einer sagt, warum braucht der Mensch einen Staat, dann sind wir dabei, ja, wir suchen gute Gründe für einen Staat, nicht wir suchen die Gründe für diesen Staat. Also, Hobbes hat uns also jetzt diesen Widersinn beigebracht, wir wären alle Raubtiere, die zugleich von der Sehnsucht beflügelt sind, ihre Raubtiernatur loszuwerden. Natürlich, man kann den Widerspruch weiterspinnen, natürlich nie und nimmer bereit wären sie einfach abzulegen, die Raubtiernatur. So sehr wollen wir sie auch wieder nicht loswerden. Sondern wir wünschen uns eine Gewalt über uns, die uns verbietet, so zu sein, wie wir sind. Das ist unser das ist unsere Befreiung von unserer schlechten Natur. Was wir hier wieder haben, das klassische, zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige, doppelte Menschenbild. Den Widerspruch leisten sich alle Fächer in verschiedenen Variationen. Das doppelte Menschenbild, der Mensch ist eine Sau, der Mensch ist ein Untier und zugleich vernunftbegabt. Und die Vernunft reicht immer bloß so weit, dass man zur Zähmung, dass man zur Unterdrückung der Raubtiernatur zustimmt. So weit, dass man einfach aufhört, Raubtier zu sein, reicht sie nicht. Aber zur Zustimmung, zur Unterdrückung reicht sie. Wichtiger Punkt und ganz universell. Diese Menschenbilder sind Techniken, wie man sich eine gute Meinung von der Welt, in der wir leben, dadurch verschafft, dass man sich eine schlechte Meinung vom Menschen verschafft. So, jetzt wird es aber erst interessant. Dieser Unsinn, es ist ein Unsinn, geht nicht im allgemeinen Gelächter unter. Das hat nicht uns dazu gebraucht, sowas rauszufinden. Schon Nietzsche ist auf den Punkt gestoßen und hat gesagt, also wenn wir Raubtiere sind, geben wir es halt zu. Warum soll man sich dann genieren? Also das ist nicht so neu, der Gedanke. Dennoch, er geht jede Studentengeneration frisst ihn von Neuem und lässt ihn sich bieten und man lernt halt und gehört halt auch zu dem, was man an der Uni lernt. Warum geht der Gedanke nicht, warum geht diese Geschichte nicht im allgemeinen Gelächter unter? Ja, und wenn es manche Hauptführer gibt und der Rest nicht und es ja einen versucht, dann hat es die ganze Hauptführer zu Einerseits könnte man ja so sagen, das passt ja wieder zu der bürgerlichen, zur Selbstauffassung der Menschen in unserer Gesellschaft. Jeder meint, andere wären die Raubtiere. Also die Verteilung von der doppelten Menschennatur, Raubtier und Vernunftbegabt. Die Verteilung läuft immer so, jeder hält die anderen für Raubtiere und sich für Vernunftbegabt. Irgendwie reihum kann es ja nicht stimmen auf die Dauer. Es kann nicht aufgehen. Eine Fassung, die andere Fassung. Wenn's, ja. Durkheims Devianzbegriff nehmen, der Mensch ist im Prinzip flexibel anpassungsfähig an Systeme, manche weniger, und sei es jetzt eine nettere oder weniger nette Gesellschaft. Die zweite Hälfte, wie gehört die hin dazu? Der Mensch ist, passt sich überwiegend an die Herrschaft, an das Herrschende oder an die Norm an. Und Devianz gibt es immer, sei das jetzt eine nicht so schöne Gesellschaft oder eine schöne. Jetzt verstehe ich die Idee, die heißt, es kommt gar nicht auf die Gesellschaft an. In der besten, vernünftigsten Gesellschaft gäbe es immer noch welche, die abweichen. Und andersrum. Auch in der schlimmsten Gesellschaft gibt es welche, die abweichen. Ja. Der Gedanke, es gibt welche, die abweichen, ja. Man denkt jetzt dann vielleicht gleich in der Weise, das sind die ganz wenigen eigentlich. Muss man mal sagen, wegen irgendwelcher Knaller, die alles, die richtig aus dem Ruder laufen, soll es all die Institutionen geben, die hier regieren. Das Angebot dieses Gedankens ist mir kürzlich gemacht worden mit, aber es gibt doch auch Verrückte. Ja, gibt's. Und vielleicht muss man welche, die nichts anderes mehr im Kopf haben, als Frauen zu überfallen, wirklich wegsperren. Aber wegen der, kann man sagen, in irgendeinem Promillebereich oder vielleicht noch kleiner, unter 0 Promillebereich, wegen dieser Verrückten soll es jetzt das alles hier geben? Das soll uns einleuchten? Die Darstellung eines Volkes ist nicht total übertrieben, aber ich meine, es ist ja auch so, dass das quasi auch immer lokale Kriege entstehen und Sozialstreit, also unsere Geschichte und etwas zu zeigen, oder beziehungsweise behauptet, gezeigt zu haben. Und ziemlich warm, ja. Gleich nur etwas zu behindern, oder? Aber ich kann ja auch sagen. Ich mache mal gleich weiter und dann vielleicht taugt es für die Erläuterung. Ich war in dem Satz gewesen, wenn es unangenehm wird, geht es natürlich wieder nicht. Ich war in dem Satz gewesen, warum geht es nicht im allgemeinen Gelächter unter? Dann ist der Beitrag gekommen. Das will ich sagen, aus folgendem Grund. Weil dieses Argument, also dieses Argument von Hobbes, wir müssen den Naturzustand überwinden, sonst ist ein bellum omnium contra omnes. Dieser Satz, den richtet ein Dozent in der Uni an lauter Menschen der bürgerlichen Gesellschaft. Jetzt ist es quasi ein Angebot wie ein Gedankenexperiment. Denken wir uns den Staat mal weg, was werden dann eigentlich? Dann muss man zugeben, dann wäre ungefähr das, was kürzlich in New Orleans gewesen ist. Ja, da war die große Flut und dann war die Staatsgewalt gelähmt. Die waren nicht mehr vor Ort, nicht mehr präsent und was war? Plündern, vergewaltigen, umbringen. Quasi richtige Vorstellung von bellum omnium contra omnes. Und ein paar Jahrzehnte früher ist mal in New York City eine Nacht lang das Licht ausgefallen. Da war es genauso. Kampf, Chaos. Warum ist das so? Die Leute lassen sich das Experiment gefallen, denken wir uns von unseren Lebensverhältnissen den Staat weg. Dann kommt raus, jeder weiß einen Grund, warum er dann sich die Schranken, die der Staat ihm auferlegt, nicht mehr gefallen lassen muss. Jeder kennt die Grenzen des Eigentums, die er respektieren muss und nicht gern respektiert. Jeder weiß, dass andere was besitzen, was er braucht oder gerne haben will. Und dass er letzten Endes bloß nicht zugreift, weil es verboten ist. Das Gedankenexperiment angeboten. Überlegt euch, was wäre, wenn ihr ohne Staat wärt. Angeboten. Damit die Leute erschrecken und sagen, um Gottes Willen, dann wäre ja Mord und Totschlag. Damit wir uns den Staat ganz schnell wieder herdenken und sagen, Gott sei Dank gibt es ihn. Was ist bewiesen? Bewiesen ist nicht, dass der Mensch einen Staat braucht. Bewiesen ist, dass die Menschen der kapitalistischen Gesellschaft einen Staat brauchen. Das ist schon bewiesen. Ja, wenn wir in einer Welt von Eigentümern leben, in einer Welt, wo ausschließende Verfügung über alles und jedes, was die Erdoberfläche ausmacht und was nützliche Dinge sind, wenn alles ausschließender Verfügung unterliegt, wenn über alles einer mit seinem vom Staat geschützten freien Willkür verfügt und der andere, der es braucht, nicht hinlangen darf. Ja, solche Verhältnisse sind ohne Staatsgewalt, die dieses Ausschließungsverhältnis garantiert, nicht zu haben. Das stimmt wohl. Der Beweis gelingt, aber der Beweis war ja gar nicht angestrebt. Der Beweis würde ja quasi zur nächsten Frage erheben, und warum muss eigentlich alles Privateigentum sein? Wenn das lauter so feindselige Verhältnisse erzeugt, die bloß dann nicht in Mord und Totschlag ausarten, und sie arten ja trotz allem Staat immer wieder dorthin aus, weil quasi dauernd eine Gewalt den Finger drauf hat. Dann kann man die Sache aber auch noch andersrum ausdrücken. Dann heißt das Ding nicht, es braucht den Staat, weil es Eigentum gibt, sondern den Zustand des Eigentums gibt es überhaupt bloß, wo ein Staat existiert und das mit Gewalt in Kraft setzt und in Kraft hält. Sagt man, das hätte ich auch nicht immer und überall so. Also es gibt ja es gibt sehr viele Organisationsformen von Gesellschaften, die nicht staatlich sind, sondern die vorstaatlich sind. Ob das jetzt Wenigsysteme sind oder Standesgesellschaften oder was auch immer. Und die trotzdem, wenn es auch nicht ausgeprägt ist, in dem Maße, wie wir es haben, auch nicht so verrechtlich ist, Eigentumsbedürfnisse haben. Ja, mit Eigentum muss man auf Folgendes achten. Ja, auf den Unterschied kommt es mir sehr an. Also, ich will es bloß ganz schnell erläutern. Ist auch so ein heikler Punkt. Es führt jetzt auch ein bisschen weg von der politischen Wissenschaft, nämlich ein bisschen der Übergang zum Gegenstand der politischen Wissenschaft. Staat, die Ordnung, die er in diesem Land erlässt. Aber einen Augenblick will ich mich doch dabei aufhalten, weil es wichtig ist und weil eigentlich allgemeiner Verkehr die Vorstellung davon herrscht. Man hört Eigentum und denkt an sein Fahrrad und seinen Hi-Fi-Spieler oder halt sein Handy und irgend sowas und denkt sich immer, scheiße, wenn jeder mir das stehlen dürfte, da stünde ich aber blöd da. Jetzt ist es wichtig, ja, in der bürgerlichen Gesellschaft, wo auch das Eigentum ist, ist auch da das Entzogenwerden durch Diebstahl immer möglich. Aber wegen dem Handy oder gar wegen dem Zahnbürstchen, mit dem ich mir meine Zähne benutze, gibt es die Institution des Eigentums nicht. Es gibt Dinge, da liegt das Ausschließen in der Natur des Gebrauchswerts, des nützlichen Dings. Das Zahnbürstchen, das ich benutze, das mag sowieso kein anderer benutzen, solange es genug von den Dingern gibt. Die Stulle Brot, die ich esse, kann kein anderer essen, weil die wird verzehrt durch mein Essen. Die kann nicht wer anders haben. Also, das ist jetzt die Kategorie Besitz, ja. Natürlich, die nützlichen Dinge, die ich gebrauche, und das liegt übrigens ein bisschen an Ihnen, ob ich die, nur ich die gebrauchen kann. Meinetwegen mit der Stulle Brot ist es eindeutig, mit der elektrischen Bohrmaschine ist es schon immer so eindeutig, ob die nur ich gebrauchen kann. Jedenfalls, manches kann nur einer gebrauchen, und da ist es klar, in jeder Gesellschaft der Welt muss man dem das lassen. Und wird man dem das lassen wollen. Nur, Eigentum hat seinen Reiz gerade darin, dass es der Eigentümer verfügt nach Belieben über Dinge. Und sein Reiz hat es, er verfügt nach Belieben über Dinge, die er nicht braucht, sondern andere brauchen. Nur dadurch wird ein gesellschaftliches Verhältnis draus. Eigentum ist nicht, was ich eben verzehre und dann ist es weg, sondern Eigentum ist das Ding, das ich habe und nicht selber nutze. Und dadurch wird ein gesellschaftliches Verhältnis und ein ökonomisches Instrument aus diesem Verfügungsrecht. Ja, bei Hegel wird es wunderbar erläutert in den ersten Seiten des Staatsrechts. Wunderbar erläutert. Der Acker, den der Bauer bebaut, das ist Besitz. Der Acker, den der Bauer brach liegen lässt, aber er gehört ihm, das ist ein sichtbares Eigentum. Seine Freiheit der Verfügung schließt den Nichtgebrauch ein. Und nur dann ist es Eigentum. Und nur dann entsteht auf der Basis ein ökonomisches Verhältnis, wie unsere Gesellschaft es kennt und wie es in unserer Gesellschaft charakterisierend ist. Also war jetzt ein Exkurs zu dem Thema. Ich wollte also gerade bloß sagen, die ganze Geschichte mit dem, der Mensch braucht doch eine Gewalt über sich, sonst wird er über den Nebenmann herfallen. Wir machen es als Gedankenexperiment, denken wir uns den Staat weg, damit wir uns schnell wieder herdenken, beweist eines, in einer Welt des Eigentums geht es ohne Gewalt nicht. Das stimmt, geht es ohne Staatsmacht, die darauf aufpasst, die alle zu Eigentümern definiert und zwingt, sich an die Schranken des Eigentums zu halten. Das geht ohne Gewaltordnung nicht. Aber nur das eben, und mehr ist nicht behauptet. Eigentum ist, was man nicht gebraucht und was andere gebraucht wird, ist einfach nur, was andere auch gebraucht wird. Ich meine, der Bauer braucht, kann seinen Acker auch selbst gebrauchen, während ihn andere gebrauchen. Gerne gebraucht würden. Ja. Ist halt so, in den verschiedensten historischen Gesellschaften haben immer die Äcker, die Bauern bebaut haben, die haben sie immer bebaut. Ob man jetzt das nennt, als das hat ihm gehört, oder das war sein Besitz, oder das hat er bloß halt gemacht, oder die Dorfgemeinschaft hat ihm das für 10 Jahre gelassen und danach haben sie wieder rotiert, was immer. Den Acker, den man wirklich benutzt, den kann nur der bebauen, der ihn bebaut. Eigentum als gesellschaftliches Verhältnis wird überhaupt dort erst interessant, wo ich über was verfüge, was andere brauchen, und ich nicht selber bebaue. Dann kann ich sagen, dann darfst du auf den Acker und ihn bebauen, aber dann zahlst du mir einen Zins. Dann wird was draus. Eine ökonomische Macht aus diesem Verfügungsrecht. Das ist gemeint. Ja. Ich will es ein bisschen abkürzen. Der erste Gedanke ist, man denkt sich die Menschen alle als Eigentümer, denkt sich von ihnen den Staat weg, denkt aber auch nicht an die Spezialität des Eigentums. Und denkt sich dann den Staat hin, als nur so können die in Frieden leben. Damit hat man, das ist jetzt das wieder, was dieses Zitat da sagt, eine Staatsgewalt und eigentlich alle Staatsgewalt gerechtfertigt. Auch die, wie es hier heißt, um des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihnen nur die privatwirtschaftliche beließ. Moderne Politikwissenschaftler merken, sie haben den Staat gerechtfertigt, aber sie haben zu viel Staat gerechtfertigt. Ein jeder ist jetzt auf einmal in Ordnung. Jetzt wird es einschränkendes Argumentieren. Nicht jeder Staat verdient das Etikett, das Prädikat wertvoll. Die Rechtfertigung wird eingeschränkt und die wird lustigerweise eingeschränkt, wieder mit dem Menschenbild. Mit dem Bild vom schlechten Menschen, aber jetzt auf der Seite der Macht. Das wäre von dem Zitat unten der letzte Absatz. Die durch die moderne Anthropologie mit ihrer starken Betonung der Affektstruktur des Menschen vorbereitete, eher pessimistische Einschätzung politischer Macht und die Erfahrung des Machtmissbrauchs durch die Mächtigen etwa in den absoluten Staatensystemen des 17. und 18. Jahrhunderts führten zu der konsequenzenreichen Einsicht, das davor letztlich nichts wirksamer zu schützen vermöchte, als die, etwa von Locke oder Montesquieu, auf je verschiedene Weise vorgeschlagene Aufgliederung der politischen Macht auf mehrere einander ausbalancierende Machtträger. Es ist interessant, dass dort, wo Sie den Eindruck haben, Sie haben zu viel gerechtfertigt, fällt Ihnen die Bestimmung der Herrschaft auf einmal wieder ein. Es fällt Ihnen wieder ein, die Herrschaft könnte womöglich nicht ein Dienst an den Untertanen sein, sondern im Interesse derer ausgeübt werden, die herrschen. Es fällt ihnen der Begriff der Herrschaft ein. Ja, Macht ausüben, damit die Leute was machen, was der Macht wichtig ist und sie von sich aus nicht tun werden. Es fällt ihnen ein, aber es fällt ihnen an der Stelle gleich unter der Kategorie des Missbrauchs ein. Ja, wenn Herrschaft ausgeübt wird, damit die Macht was davon hat, dann ist das ein Missbrauch. Historisch übrigens blind bis dort hinaus. Man unterschiebt dem Ludwig den 14., dass er die Macht missbraucht habe. Jetzt war er doch der Staat. Jetzt gab es doch den Laden damit, und der König hat sich den Laden eingerichtet, damit der Laden furchtbar viel für seine Liebehabereien in Versailles abwirft und für seine Kriege. Jetzt wird ihm gesagt, quasi jetzt wird er betrachtet mit den Augen des modernen Bundespräsidenten und gesagt, wenn er ein Bundespräsident gewesen wäre, wäre es ein Missbrauch gewesen, was er gemacht hat. War er natürlich nicht, deswegen war es auch gar kein Missbrauch. Aber es schadet nicht, man wird ja verstanden, weil die Bürger selber sich die Macht jetzt denken als die funktionale Herrschaft der bürgerlichen Gesellschaft, die man kennt, und im Lichte dessen den Ludwig den 14. für einen unverantwortlichen Verschwender oder als unverantwortlichen Verschwender erkennt. Jetzt, was ist jetzt die Herrschaft, die gut ist? Eine, in der verschiedene Machtträger einander ausbalancieren. Ja, die Kategorie Checks and Balances, die Kategorie Gewaltenteilung, Rechtsstaat, die Kategorie konstitutionelle Monarchie von mir aus noch. Was ist der Gedanke? Der Gedanke ist, der Staat, diese politische Herrschaft ist gut und vertretbar, in der die Mächtigen Funktionsträger des Staatszwecks sind. Oder sagen wir so, die denken sich, die Politologen denken sich, in der die Mächtigen Diener der Bürger sind und leisten sich den Grundwiderspruch, dass die Ausübung von Macht ein Dienst am Beherrschten sein soll. Aber wodurch, oder was ist der wahre Inhalt von Checks and Balances? Der ist doch gar nicht, dass die Macht dem Untertanen, dem Regierten dient, sondern Checks and Balances, die Wahrheit davon ist, nur, dass der Mächtige nicht nach Willkür herrscht, sondern wirklich bloß die Staatsräson exekutiert. Also der Machtträger wird auf seine Machtfunktion verpflichtet und es wird ihm verboten, ja bloß nach Gutdünken oder bloß zu seinem Privatnutzen Macht auszuüben. Er soll die Macht, die er ausübt, zum Nutzen des Staates ausüben. Das ist also die erste Fassung von guter Herrschaft, wo Checks and Balances die Macht, in Wahrheit gar nicht die Macht begrenzen, sondern bloß die Kompetenzen der Funktionsträger der Macht begrenzen. Die Macht wird dadurch nicht kleiner. Die Macht über die regierte Bevölkerung wird nicht weniger durch Checks and Balances. Es ist bloß, der Unterschied ist bloß, die Machtträger werden daraufhin überprüft, ob sie die Macht auch im Sinne des Staates ausüben. Das ist die erste Ecke, wo die politische Wissenschaft sagt, dann ist es gutes Regieren, wenn die Macht an die Bürger, wenn die Macht, ja, die tun so, wie wenn die Macht ans Interesse der Bürger gebunden wäre, bloß wenn die Mächtigen an die Aufgaben der Macht gebunden werden. Die ganze zweite Ecke ist nicht nur Rechtsstaat, sondern Demokratie. Die Herrschaft ist gut, die sich um die Zustimmung der Regierten bemüht. Wenn wir da mal in den Zitaten vorwärts gehen, jetzt auf der zweiten Seite. Regierungslehre, das kommt auch immer im Pro-Seminar vor, da geht es eben die Regierung, die Parteien, das Parlament. Ich kürze es ein bisschen ab. Die erste Hälfte von dem Zitat ist ziemlich hochtrabend und hat so ein bisschen an Unterhaltungsreiz. Muss man nicht unbedingt durchgehen, ja. Was ich meine ist, durch die Regierenden erscheinen die... Nee, wo ist das? Ja, der erste Satz. Wenn die Regierungslehre sich mit den allgemeinen Problemen des Regierens in der modernen Gesellschaft befasst, so fragt sie nach der Besonderheit des Regierens in Gegenwart und Zukunft. Klingt so richtig Heidegger-mäßig. Aber es ist alles nicht so wichtig. Was vielleicht interessant ist an dem Zitat bis zur Mitte desselben ist, und das passt sehr zur, das ist sehr politologisch, dass das Fach sich wegwendet von dem vom Staat, seinen Einrichtungen und ihren Zwecken. Und sich hinwendet zum Tun der Regierenden. Das ist so eine Geschichte, es gibt, man geht weg von der besonderen Institution, deren Zwecke exekutiert werden, will gar nicht mehr wissen, welche Zwecke es sind, sondern sagt, gut exekutieren, das ist die Hauptsache. Wer das richtig exekutiert, der liegt richtig. Und dann lasse ich jetzt allen Inhalt des Staats weg, dann komme ich dazu, Politiker sind Entscheidungsträger. Wie heißt es auf Englisch? Heißt es Decision Makers? Ich weiß nicht, das ist so richtig ein Topos geworden. Heißt es Decision Makers? Weiß nicht genau. Jedenfalls, dann bist du bei, dann hast du vergessen, dass der Staat ist, dann hast du vergessen, was der Inhalt der Entscheidung ist. Entscheidungen müssen gefällt werden. Und auf der Ebene wird dann gesagt, na, da gibt es dann verschiedene Wege. Rational Choice oder wertegebunden. Dann sind sie auf Ebenen, wo auf einmal der ganze Inhalt raus ist und diskutieren die Fragen, wie entstehen Entscheidungen. Ganz ähnlich, die BWL kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Die vergessen, dass es Unternehmer sind, die vergessen, dass es um Gewinn geht, die vergessen, dass ein Kommando im Betrieb ausgeübt wird und sagen dann auch, wie findet der Manager zu Entscheidungen? Und dann gibt es Entscheidungstheorien. Die sind dann wieder für politische Wissenschaft und für BWL gleichermaßen anwendbar, weil sie mit nichts mehr was zu tun haben. Sondern mit der ganz philosophischen Frage, wie entscheidet man zwischen zwei Sachen, die Vor- und Nachteile haben. So, jetzt wollte ich bloß das Interesse nochmal darauf lenken. Die Regierung kriegt jetzt eine Aufgabe attestiert. Sie kriegt die Aufgabe attestiert, im politischen System hat sie die besondere Rolle, eben die Entscheidungen zu fällen und das hyperkomplexe System Gesellschaft zu steuern mittels der Durchführung einer Vielzahl von Einzelaufgaben. Der nächste Satz ist wieder brutal blödsinnig. Effizient ist das jedoch nur möglich, wenn klar ist, welche die historischen Bedingtheiten des politischen Systems sind. Wenn hinreichende Kenntnis über die wirtschaftliche Basis und Struktur besteht, zum Beispiel liberal-kapitalistische Wirtschaftsform oder sozialistische Planverwaltungswirtschaft, wenn die Grundentscheidung über die Art und Weise der politischen Existenz bewusst ist, beispielsweise freiheitliche, egalitäre, soziale, rechtsstaatliche Demokratie oder faschistischer Syndikalismus oder sozialistische Demokratie sowjetischer Provenienz. Das sind Sätze, die muss man wirklich sagen, was hat der Mann sich gedacht? Der sagt, also die Regierung ist eine wichtige Institution, die muss für die Gesellschaft die Entscheidungen fällen. Aber richtig gut kann man das bloß, wenn man weiß, in welcher Gesellschaft man lebt. Sodass die Politiker immer sagen müssen, jetzt müssen wir erst mal nachschauen, was haben wir denn hier gerade? Ach so, freiheitlich-kapitalistische Wirtschaftsweise. Ja, dann müssen wir so entscheiden. Wenn wir natürlich gerade faschistischen Syndikalismus hätten, dann müsste man natürlich anders entscheiden. Also, als ob die Welt das Problem schon mal gesehen hätte. Dass ein Politiker sagt, in welchem System lebe ich eigentlich, damit ich weiß. Aber es muss hinreichende Kenntnis über das, die muss vorhanden sein, sonst geht es überhaupt nicht. Jetzt leistet die Regierung was. Was leistet die Regierung? Sie steuert dieses hyperkomplexe System Gesellschaft mit den Mitteln der Macht. Unbestritten. Und die leistet was. Jetzt schauen wir uns mal an, was die leistet. Da steht es eben, die Regierungsaufgaben können folgendermaßen gewonnen werden. Summarisch. Schutz ist eine sehr wichtige Kategorie. Schutz für den physischen Bestand der politischen Gesellschaft durch Organisation der militärischen Verteidigung. Schutz vor Gefahren im Innern durch Kriminelle, Verkehr, Technik, biologische und biochemische Mittel, Krankheiten und Seuchen. Sorge für die materielle Existenzbasis der Bürger durch Gestaltung der Wirtschaftsordnung, des Finanzwesens, der Energieversorgung, durch die Erwerbsförderung und Gestaltung der Arbeitsverhältnisse. Garantie und Schutz der personalen Existenz der Gesellschaftsmitglieder durch Rechtsschutz für Leben, Freiheit, Gleichheit und Eigentum. Gesundheitsvors- und Fürsorge, soziale Sicherung im Krankheits-, Invaliditäts- und Rentenfall. Also wichtig die Kategorie Schutz. Wofür schützt der Staat? Der Staat schützt zunächst mal den physischen Bestand der politischen Gesellschaft. Also muss man erstmal ernst nehmen, sich. Wodurch? Durch Militär. Wovor? Vor seinesgleichen. Wer soll ihn denn bedrohen? Da wird was deutlich. Die Gefahr, vor der der Staat schützt, ist er in seiner Mehrzahl selber. in seiner Mehrzahl verursacht der Staat die Gefahr, vor der er schützt. Insgesamt hebt es die Kategorie Schutz auf. Er produziert die Gefährdung, von der er schützt. Ja, wenn es so ist, dann ist es einfach eine unpassende Ausdrucksweise dafür, dass Staaten Gewaltsubjekte sind, die im Prinzip mit gleichartigen Gewaltsubjekten nie gut Freund sind. Die immer ein Abgrenzungs-, ein feindliches Konfrontationsverhältnis haben und deswegen sich gegen den Willen dieses anderen Subjekts rückversichern, indem sie jede Menge Gewalt organisieren. Also versuchen, überlegene Gewalt zu organisieren. Dann ist aber der ganze Witz mit Schutz der Oberherrschaft ein völliger Quatsch. Der Staat produziert die Gefahr, vor der er schützt. Also ist Schutz vollkommen witzlos. Also liegt was ganz anderes vor. Es liegt halt eine Gewaltkonkurrenz von Staaten vor. Und das wird jetzt ausgedrückt wie, das wäre ein Dienst für den Bürger. Denn er wird geschützt. Wovor wird noch geschützt? Als nächstes schützt der Staat die Bürger vor Kriminellen. Was sind Kriminelle? Leute, die die Gesetze des Staates übertreten. Ohne die Gesetze des Staates gäbe es gar keine Kriminellen. Auch da schützt er vor einer Gefahr, die er selber schafft. Ja, machen wir weiter. Es geht immer so zu. Dann schützt er vor den Gefahren des Kapitalismus fürs Individuum, die er selber verordnet. Ist das so, was Arno Platt auch so sagt? Arno Platt. Bin ich jetzt blank? Ich kann es. Ich bin leider nicht vertraut mit der Schrift. Ich kann höchstens, wenn Sie was drüber sagen, wenn Sie sagen, das hat er gesagt, kann ich sagen, sehe ich auch so oder nicht. Aber ich kann jetzt nicht mithalten. Ich meine, ich weiß auch nicht, was das soll, mit das ist zu sagen, die Kriminellen sind nur die, die der Staat hat, kriminelle Abstände. Ich meine, das ist ja auch so. Aber es gibt ja auf rechtlicher Basis, aber auch es gibt die Basis, auf der man sich entscheidet, ist ja nicht immer die rechtliche, sondern einfach das Weltbild, was man hat, und dementsprechende Handlung. Also, weil Kriminelle zum Beispiel sind einfach Leute, die andere Leute einfach umbringen, beziehungsweise einen selbst umbringen, seine Freunde. Oder das wurde wohl nicht gesagt. Dann hätte man das anders ausgedrückt, dann hätte man das so gesagt, dann hätte man es definiert, dann hätte gesagt, es sind Leute, die dazu das tun, was sie nicht passt. Aber wenn er sagt Kriminelle, dann ist das die Definition, die seine Gesetze nicht einhalten, und das hier ist, dann hätte er auch immer so. Was? Nee, das ist nicht gewesen. Also er hat gesagt, der Staat schützt vor der Übertretung von Gesetzen, die er selbst erlassen hat. Hätte der Staat die Gesetze nicht erlassen, könnte man sie auch nicht übertreten, also braucht man auch nicht schützen. Das ist so gesehen erstmal logisch, aber auch ohne Staat muss es Konventionen geben. Also auch Konventionen, also nicht in Gesetzesform, sondern in freien Vereinbarungen unter Menschen. Und auch Konventionen können überschritten werden, und teilweise auf sehr brutale Art und Weise. Und da muss es schon irgendwie eine Regelung geben. Also ich will jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich mich gegen die Staatskritik nicht teile. Nur die Beispiele und die Art und Weise, wie hier die Staatskritik teilweise geleistet wird, die finde ich ein bisschen platt. Also man muss schon zwischen Regeln und Konventionen unterscheiden. Ja gut, aber wenn da gesagt wird, Kriminelle, dann ist das per Definition erstmal die Gesetze des Staates vertreten. Dann hätte er andere Worte nutzen. Ne? Der Witz daran ist, dass die Politik das nicht entscheiden, über das, was sie selber definiert haben und nicht die Konventionen nennen, die nicht über das, also nicht ins Inhaltliche gehen. Die Sache selber, das ist ja der Witz, da wird gar nicht so viel drüber gesagt, sondern es wird gesagt, die Sache muss an sich eingehalten werden. Ohne, was wir machen, ist dann über den Verstand, über den Sinn der Sache nachdenken. Und davon wird ja auch zum Teil inspiriert. Da wird gesagt, der Kriminelle ist per se schon böse, ohne mal darüber nachzudenken, ob und wann und das so ist. Das wird so gesetzt, dieses Nachdenken, dieses Fragestellen, wie du das tust, wo du auch zu dem Standpunkt kommen könntest, an dem Punkt ist ein Krimineller gar nicht so schlecht gewesen, oder ein Krimineller ist aus ganz anderen Gründen als schlecht, als der Staat meint, er wäre schlecht. Ja? Und solche Gedanken sind da gar nicht schon erlaubt. Das ist der Punkt. Ja. Ich möchte vielleicht noch ein paar Hilfen zu dem Punkt geben. Die eine ist die, mit dem es gibt immer Konventionen und die müssen doch eingehalten werden. Man ist selber zu schnell bereit, den Gedanken mitzumachen, da laufen Leute aus dem Ruder und sind vollkommen grundlos böse. Wenn man sich mal die Frage vorlegt, wie viele Gründe für Mord gibt es denn eigentlich? Müsst ihr schnell merken, es gibt ganz wenig. Ganz wenig. Der erste und allerwichtigste ist Eigentum. Raub oder den Erbprozess beschleunigen. Das nächste, der nächste Grund ist Eigentum im höheren Sinn, Eifersucht. Einer anerkennt einfach nicht, dass die Frau, mit der er lebt, oder umgekehrt geschlechtlich, die Frau anerkennt nicht, dass der Mann eigene Wege geht und nicht mehr will. So, was wissen wir noch für Gründe für Mord? Ja, ich wollte gerade sagen, verletzte Ehre und Politik selber. Also Attentate, ne, das ist klar, ja, wo es um Macht geht, ist schnell die Gewalt im Spiel. Die verletzte Ehre, ja, das auch noch. Was ist die verletzte Ehre? Das ist eigentlich das Bewusstsein der Anerkennungswürdigkeit, mit der ich in der bürgerlichen Gesellschaft stehe. Vernünftige Menschen haben keine Ehre, sondern die fragen sich, was sie wirklich verlieren, wenn sie beleidigt werden. So, sag ich jetzt bloß, das sind doch selber lauter Gründe, die aus der bürgerlichen Gesellschaft hervorgehen. Bis jetzt haben wir noch keinen Grund gefunden, der, ja, religiöse waren jetzt gerade noch. Bitte? Opfer. Würden wir als Mord definieren, sehen andere aber anders. Ohne bürgerliche Gesellschaft. Ja. Das betrifft der Ehre auch, also bei der Mann und Rittersruhe und das Zeug auch ohne Bürgerliche. Ja, ja, das gab es ja auch. Die bürgerliche Gesellschaft, es gab ja auch schon vorher andere Herrschaftsformen, Feudalismus, wo natürlich auch nicht. Nein, im Gegenteil. In der bürgerlichen Gesellschaft ist die Ehre eine untergeordnete Kategorie geworden. Da kennt jeder nebenher auch noch den Materialismus des Geldes. Und bei den Rittern war das ein bisschen anders. Da war die Ehre und die Rolle, die man da in der feudalen Hierarchie spielt, das Allerwichtigste. Und da war Ehre und Treue ganz anderes Ding als hier. Es geht aber jetzt nicht um diese Fragen. Es geht um Folgendes. Es geht nur darum, man soll nicht selber mitmachen, dass man sich dann quasi auf der Ebene der Beispiele so schnell einleuchten lässt, ja, der Mensch ist schon eine Bestie, jedenfalls möglicherweise. Sondern wenn man sich dem Ding wirklich widmet, im Sinn von, jetzt waren wir halt gerade bei der Staat schützt vor Kriminalität. Und da habe ich den einen, meinetwegen, wenn das der Vorwurf sein soll, ganz formellen Gedanken durchgezogen. Ja bitte, Kriminelle sind per Definition die das Recht übertreten, das der Staat erlässt. Also schützt er auch schon wieder vor einer Gefahr, die er selber produziert. Jetzt fällt jemandem ein, aber es könnte doch auch sein, dass Menschen böse sind, abgesehen von den rechtlich kodifizierten Erlaubnissen und Verboten. Jetzt habe ich bloß das Angebot mal gemacht, na dann überlegt euch doch, was euch als Böses noch so groß einfällt. Und das ist die... Es gibt die Science-Fiction des Bösen. Es gibt das Bild des grundlos Bösen. Das macht man sich am allerliebsten zum Gegner. Der Böse, den man nicht mehr verstehen kann. Der Böse, der bloß noch böse ist, der gar kein Motiv mehr hat. Kein Eigentum will er nicht mehr, Ehre will er nicht, nichts will er. Der ist am allerschönsten für die Sorte Überlegungen, weil aus dem folgt dann, jetzt braucht der Mensch wirklich wegen seiner grundlosen Bösartigkeit den Deckel drauf. So, die wirklichen Gesetzesübertretungen und auch die wirklichen Angriffe auf die Mitmenschen bei uns haben zum allergrößten Teil ganz Gründe, die sehr gut in der bürgerlichen Gesellschaft angesiedelt sind. Und noch einen letzten Punkt zu dem mit der Staat schützt vor Kriminalität. Das ist nämlich noch eine andere Ecke. Der Staat schützt eigentlich nur die Unverletzlichkeit seines Rechts. Im engeren Sinn schützt er nicht den Bürger vor Kriminellen. Erstmal geht es dadurch, merkt man das daran, der schreitet das überhaupt erst ein, wenn es passiert ist. Und die Rechtspflege besteht nicht in der Wiedergutmachung des Schadens, sondern die besteht in der Unterwerfung des Gesetzesübertreters unter das staatliche Gewaltmonopol, das er verletzt hat. Jeder, also die Mütter, die von vergewaltigten und umgebrachten Kindern in den Gerichtssälen sitzen, können das nie unterscheiden. Die sagen immer, das macht mein Kind nicht mehr lebendig. Da haben sie so recht. Aber die andere Hälfte, aber jetzt ist es mein größtes Anliegen, dass der ewig im Loch schmort. Naja, dann merkt man halt, sind halt rechtlich denkende Menschen. Also dann ist ihnen schon wieder wurscht, ob ihr Kind lebendig wird. Das andere ist irgendwie eine Art Kompensation dann doch dafür. Begrenzte. Das heißt, bei der Hitze vermeiden. Ist ja auch irgendwie die Gesellschaft dann in der Zukunft vor weiteren Übergriffen geschützt. Richtig, das ist ja auch nicht zu leugnen, da ist ja auch was dran, das ist die Seite der Prävention. Ja, wenn bewiesen ist, dass man mit Verbrechen nicht durchkommt, naja, dann überlegt sich der potenzielle Verbrecher halt schon. Oder so, oder er muss besser aufpassen, jetzt war da die Meldung ganz klar. Der Staat schafft das Böse ja erst. In einer perfekt freiheitlichen Gesellschaft gäbe es ja kein negatives Werturteil. Oder andersherum, indem man alles erlaubt, hat man die Kriminalität abgeschafft. Ja, aber ich glaube, man muss sich überhaupt aus den Kategorien erlauben, verbieten. Das hängt sich vom Herrschaft. Ja. Wo keine Herrschaft ist, gibt es ja auch niemanden, der was erlaubt oder verbietet. Genau. Insofern ist die Idee, alles erlauben, die hat auch was Eigentümliches. Da ist dann doch eine Obrigkeit, die erlaubt, aber alles. Gut, wenn wir das wegdenken, dann sind wir bei, jetzt gibt es keine Herrschaft. Dann muss man halt sagen, da müssen halt die Leute drauf aufpassen, ob ihre Mitmenschen das machen, was ihnen auch gut tut. Das wäre eine implizite Herrschaft. Naja, das fand ich jetzt vorhin schon mal. Ja, wenn wirklich irgendwo ein Verrückter auftritt, übrigens auch die haben oft noch ihre Ausgangspunkte in bürgerlichen Konflikten, ja, dann müssen die anderen sagen, du nicht. Und lassen wir uns jetzt nicht gleich als Mensch, als Unterdrückung vorwerfen und lass ich mir auch nicht gleich einebnen im Sinn von, dann ist es ja auch wieder ein Staat und dann behalten wir gleich den wir haben. So schnell geht es nicht. Das, klar, warum soll man denn nicht welche, die total daneben sind, auch zwingen? Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, eine Gesellschaft, in der es dauernd die Notwendigkeit zu Zwang gibt, die Notwendigkeit für Zwang dauernd erzeugt wird. Das ist was anderes als irgendein Depp wird irgendwann mal gezwungen, weil die anderen sagen, wie in der Wohngemeinschaft, das kommt nicht in Frage, dass immer nur wir abspülen und du nie. Natürlich gibt es da Streit und da gibt es auch mal, du fliegst hier raus, wenn du dich nicht auch beteiligst. Das ist doch alles ganz normal, aber das ist doch deswegen noch lang kein Staat. Das muss ich doch unterscheiden lassen. Das war jetzt die Abteilung, wenn die, oder ein Politikwissenschaftler wollte uns jetzt sagen, was die Regierung fürs Volk leistet. Und rauskommen lauter Tautologien. Tautologien der Art, der Staat schützt vor Gefahren, die er selber produziert. Es kommen eigentlich keine wirklichen Erklärungen, wozu es den braucht und was er leistet, kommt eigentlich gar nicht vor, weil es eben dieses Spiegeln von der Staat mit seiner Gewalt verhindert die Gefährdungen, die zu seinem Laden gehören. So weit, so gut. Jetzt komme ich ein bisschen zurück. Das ist die Sache mit den Parteien. Komme ich ein bisschen zurück zu dem, was braucht es noch für den Staat, der akzeptabel ist, der gut ist. Wir waren schon gewesen, erstmal jede Herrschaft ist gut, weil der Mensch ist schlecht. Zweitens, nicht jede Herrschaft ist gut, denn manche Herrschaft ist das Mittel der Herrscher. Und da bedienen die sich bloß und das ist nicht gut. Die politische Wissenschaft besteht auf der Dialektik, Herrschaft ist Dienst am Volk. Herrschaft ist eine Funktion für die Beherrschten. Diesen Widerspruch wollen sie haben, bestehen sie darauf. Wodurch ist die Herrschaft jetzt eine Funktion für die Beherrschten? Da geht die Wissenschaft ganz weg von der Frage, durch das, was sie macht, und dann um dann darüber nachzudenken, was macht sie denn? Sondern sie geht ins Verfahren. Dienst an den Regierten ist das Regieren dadurch, dass es sich um deren Zustimmung zum Regieren kümmert. Also jetzt wird die Demokratie die Antwort auf den Staat. Wo in Wahrheit in der bürgerlichen Gesellschaft die Demokratie die bevorzugte Verkehrsform des Staates ist. Und jeder kennt Notstandsgesetze und die haben immer den wesentlichen Inhalt, zur Not wird der Staat gerettet, indem die Demokratie geopfert wird. Und in den Notstandsgesetzen bekennt ein Staat also auch, dass er außer der Demokratie schon noch was anderes auch ist. Dass er zur Not bestehen kann, auch ohne Demokratie. Er ist nicht Demokratie. Er fällt nicht mit ihr in eins. Demokratie ist eine Verkehrsform, die zum Staat dazugehört. Und wenn er gefährdet ist, dann rettet er sich, indem er die Verkehrsform opfert. Also das könnte man im Kopf halten. Die politische Wissenschaft identifiziert jetzt die Frage, wodurch ist der Staat Dienst an den Regierten? Durch die sie beantwortet die Frage damit, dass die Wissenschaft sagt, dadurch, dass sich die Macht um die Zustimmung der Regierten kümmert. Und legt jetzt ins Verfahren die Antwort auf die Frage, wodurch nützt der Staat denen? So nach dem Muster, wenn die Ja dazu sagen, muss es ja wohl nützlich sein, oder? Wenn der Staat die dazu kriegt, dass sie Ja dazu sagen, dann ist doch die Frage, was der für sie leistet, obsolet. Die sagen ja. Die nehmen uns die Beantwortung der Frage ab, die Wähler. Dafür jetzt, um die Regierten zum Ja zum Staat zu bewegen, dafür gibt es Institutionen. Und da ist jetzt wichtig, worauf ich nochmal richtig herumreiten will. Die Institutionen, die haben für Politologen alle die eine Bedeutung. Sie vereinheitlichen den Bürgerwillen, die vielen Bürgerwillen zum einheitlichen Staatswillen. Sie vermitteln zwischen Bürger und Staat. Alles vermittelt ab jetzt. Die Parteien vermitteln, die Wahl vermittelt, das Parlament vermittelt. Alle haben die gleiche Funktion. Staat und Bürger vermitteln. Und der Hammer ist, indem dass ein Vermittlungsbedarf besteht, da muss was vermittelt werden. Darin steckt noch, dass Herrschaft ist. Dass die Bürger also nicht von sich aus der Meinung sind, das wäre schon das Richtige. Das wollen sie, das brauchen sie, das ist das Beste für sie. Im Vermittlungsbedarf ist noch die Erinnerung an den Gegensatz. Aber der Frage, worin besteht er denn der Gegensatz, wo kommt er denn her, wo hat er denn sein Gehalt und Grund, der Frage geht man nie nach, sondern man wirft sich ganz auf die andere Seite, gelingt denn die Vermittlung? Was leistet die klappt die Vermittlung, was braucht es zur Vermittlung? Also jetzt nehmen wir mal das Zitat unter B auf dieser zweiten Seite. B, politische Parteien, habe ich so eine Überschrift gebastelt, bündeln, bilden, vereinheitlichen den Volkswillen. In der Demokratie haben, heißt es da, allein die Parteien die Möglichkeit, die Wähler zu aktionsfähigen Gruppen zusammenzuschließen. Sie erscheinen geradezu als Sprachrohr, dessen sich das mündig gewordene Volk bedient, um sich artikuliert zu äußern und politische Entscheidungen fällen zu können. Nehmen wir das nächste noch dazu. Der Volkswille wäre ohne die Parteien in eine Vielzahl von Einzelmeinungen zerspalten. Es wäre weder ein einheitlicher Volkswille noch eine brauchbare Staatswillensbildung möglich. Die Parteien entwickeln unter Einschmelzung und Ausgleich spezieller Interessen Vorstellungen für eine Ordnung und Politik des ganzen Gemeinwesens. Ja, das ist immer die Dialektik Einzel-Viele. Volkswille, viele Einzelmeinungen, am Schluss Staatswille, einer muss rauskommen. Dieses Hin und Her, viele, einer, auch da steckt in dem, dass man das Bedürfnis hat, das zu vereinheitlichen, steckt noch eine Erinnerung an einen Gegensatz. Aber dem Gegensatz geht man nicht nach, da will man nichts wissen davon. So, und dann kommt man auf den ganz gehaltlosen Formalismus von viele und eins. Also, wären es wirklich bloß viele Interessen, warum muss man die partout vereinheitlichen? Ja, mein Vater hat immer den Spruch gesagt, der eine isst einen Käse, der andere fährt Motorrad. Ja, das sind zwei Interessen. Die haben miteinander nichts zu tun, die berühren sich nicht, die bestreiten sich nicht. Die haben kein Verhältnis zueinander, die muss man überhaupt nicht vereinheitlichen. Nur Interessen, die nicht miteinander bestehen können, gibt es den Bedarf, man muss da zu einem kommen. Dann gilt aber das Gegenteil. Gegensätzliche Interessen kann man überhaupt nicht vereinheitlichen. Wo ein wirklicher Gegensatz vorliegt, ist eine Vereinheitlichung gar nicht möglich. Das läuft immer darauf raus, das eine oder das andere Interesse wird untergebuttert. Also, entweder es herrscht bloße Vielheit, dann gibt es das ganze Bedürfnis, zur Einheit zu kommen, nicht. Die beißen sich nicht, die stören sich nicht, die haben nichts miteinander zu tun. Oder es herrschen gegensätzliche Ansprüche. Die kann man nicht vereinheitlichen. Dann geht es halt ums Unterwerfen des einen und ums Geltenlassen des anderen oder ums begrenzte Unterwerfen beider. Deswegen ist dann auch die Vorstellung gar nicht richtig, der Staat würde daraus sein Programm bilden, dass er ein Amalgam der Bürgerwünsche adoptieren würde. Nichts davon stimmt. Man muss nämlich auch mal so sagen, ja, wenn es wirklich gegensätzliche Interessen sind, wo werden denn die Mitte? Wo werden denn die Mitte, in der Sie alle zusammengehen? Ja, das sagt halt der Staat, wo die Mitte ist. Und das sagt er nicht, indem er die alle quasi aufgereiht hat und dann den Mittelpunkt sucht. Sondern das ist alles umgekehrt. Der Staat hat ein Programm. Und auf dieses Programm verpflichtet er die Bürger mit ihren Interessen. Es ist nicht so, dass er sein Programm aus einem Mittelwert der Bürgerinteressen gewinnt. So, jetzt bin ich erstmal fast fertig mit dem ersten großen Punkt, oder mit dem Wesentlichen. Die politische Wissenschaft ersetzt richtig die Frage nach dem Staat und seiner Raison und seinem Programm. Die ersetzt diese Frage durch die Frage nach der politischen Willensbildung. Und die politische Willensbildung kriegt dann immer den Charakter und immer das Plus. Ja, wenn sie gelungen ist, dann ist es doch der Wille des Volkes, was der Staat macht. Wir kommen nie weiter, wir sind wieder ganz am Ausgangspunkt. Wenn der Staat wirklich bloß das machen wollte, was die Bürger in ihrem großen Durchschnitt wollen, dann bräuchte es keinen Staat. Und wenn man heute in die heutige Republik blickt und sagt, was sind denn heute die großen Programme der Regierung? Rentenkürzung, Verschlechterung der Krankenkassenleistungen, Steuererhöhungen, lauter Beschädigungen der materiellen Interessen der breiten Masse. Das haben doch die sich nicht aufgeschrieben und gesagt, da machen wir jetzt mal ein Amalgam aus diesen. Also das, was das Regierungsprogramm ist, doch unmöglicher Amalgam der Bürgerwünsche. Wenn man die fragen würde, das würden die nie wollen. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Der Staat tritt an die Bürger ran. Erläutert ihnen, man kann auch sagen, erpresst sie mit ihrer Abhängigkeit von der Macht, die nun mal existiert. Die Regierungsleute, die Politiker der Parteien treten an die Massen ran und sagen, ihr hängt doch hier von diesem Staat ab, oder? Dann ist aber auch klar, dass der Staat wichtiger ist als eure Interessen. Also Politisieren der Bevölkerung besteht doch darin, dass man ihr beibringt, dass die eigenen materiellen Interessen nicht so wichtig sind wie der Erfolg des Gemeinwesens als Ganzes. Man erinnert sie an die Abhängigkeit vom Gemeinwesen und verpflichtet sie darauf, im Namen des Erfolgs des Gemeinwesens den eigenen Erfolg hintanzustellen und aufzugeben. Das ist Politisieren, den Bürgern beibringen, dass es um ihre Interessen geht, wenn sie beschnitten werden, oder umgekehrt, dass es um ihre Interessen nicht gehen darf, wenn ihre Lebensgrundlagen erhalten bleiben sollen. Da merkt man halt, das ist das Unglück der normalen Menschen, dass sie von einer Wirtschaft abhängen und wirklich abhängen, deren Erfolg nicht ihrer ist. Deren Misserfolg aber immer als erstes an ihnen ausgelassen wird. Deswegen lassen sie sich politisieren. Deswegen, das ist der ganze Trick der Politisierung. Man erinnert sie an die Abhängigkeit. Man erinnert sie daran, wie sie es zu spüren kriegen, wenn der Staat mit seinem Haushalt nicht mehr funktioniert. Wie sie es zu spüren kriegen, wenn die Rentenkasse leer ist. Man erinnert sie daran, was ist denn, wenn die Rente ganz ausfällt? Na dann hoffentlich kriegt der Staat hin, durch Rentensenkung die Rentenzahlung weiter aufrechtzuerhalten. Also das ist die wahre Politisierung und die hat überhaupt nichts zu tun mit, wir sammeln die Bürgerwünsche ein und wir bilden einen Mittelwert. Was aber ist dann geleistet, wenn nicht der Staat sich nach dem Willen der Bürger richtet, sondern der Staat den Willen der Bürger auf sich verpflichtet? Und das tut er bei jeder Wahl. Bei jeder Wahl macht die Regierung ernst mit der Probe. Hey, ihr wollt doch regiert werden, oder? Und ihr wollt doch sicher, dass ihr gut regiert, lieber gut regiert werdet als schlecht. sagen die Bürger ja. Das gelingt ja in jeder Wahl. In jeder Wahl wählen die Bürger eine Regierung in der Hoffnung, dass sie ihre Sache gut machen möge. Besser als die letzte. Dann ist der Staat wirklich, dann hat der Staat wirklich die Zustimmung der Regierten organisiert. Das ist Demokratie. Den Willen der Bürger auf die Herrschaft über sie hin orientiert. Aber der Gegensatz ist deswegen nicht aufgelöst. Es ist vielmehr, dass die Bürger Ja zum Gegensatz sagen, ist dadurch passiert. Jetzt kommt die Politikwissenschaft und wie alle Wissenschaften versucht sie, ein Grundgesetz zu formulieren. Ein Grundgesetz ihres Feldes. Und die politische Wissenschaft hat ein Grundgesetz, in dem sie sowas wie einen Sachzwang, dem die Macht, politische Macht, gehorchen und entsprechen muss, aufstellt. Und der Sachzwang ist der der Legitimität. Und das heißt jetzt, ich habe ja gerade lang drüber geredet, die politische Wissenschaft interessiert sich nicht für die Staatsräson und den Inhalt des Regierens. Sie interessiert sich immer für, wie ist denn das Willensverhältnis zwischen denen oben und denen unten beschaffen. Geht's auf? Kommen sie überein? Erfüllen die Institutionen der politischen Willensbildung ihre Aufgabe? Und die Antwort heißt, wenn der politische Prozess gelingt, wenn also die Bürger sich die Macht gefallen lassen, ist sie legitim. Und in der Kategorie der Legitimität, da ist die Eigensucht der Macht und die Kategorie der guten Macht zusammengeschlossen. Legitim ist die Macht, die es hinkriegt, Gehorsamsbereitschaft im Volk zu erzeugen. Das ist die Seite, das ist erstmal der Hauptsatz. Legitim ist die Macht, die es schafft, Gehorsamsbereitschaft im Volk zu erzeugen. Die Macht ist erstens gut, weil sie hat sich ja mit den Bürgern verständigt. Und die Macht ist zweitens stabil. Denn wenn die Bürger Ja dazu sagen, dann ist die politische Herrschaft handlungsfähig, frei, ungefährdet. Die Gleichung von Selbsterhaltung der Macht und die gute Macht sein, die Gleichung ist in der Kategorie Legitimität gefunden. Deswegen ist der Leitgedanke der politischen Wissenschaft nach der Seite der Betrachtung der inneren Verhältnisse, das ist Legitimität. Gelingt es der Regierung, die Zustimmung zu organisieren? Und dann merkt man, dass am Schluss wird dieser Satz, diese tiefe Einsicht, darum geht es in der Demokratie. Es ist keine Wahrheit, darum geht es nicht in der Demokratie. Weil der Staat lauter Sachen gegen die Leute macht, kommt es darauf an, dass er sie dazu kriegt, dass sie sich gefallen lassen. Das stimmt. Aber dass der ganze demokratische Staat keinen anderen Zweck hat, als die Zustimmung der Bürger zu gewinnen, das stimmt nicht. Aber der Gedanke ist jetzt, und dann wird er eine totale Tautologie. Wenn die Bürger sich die Regierung gefallen lassen, ist die Regierung legitim. Das heißt, solange der Laden läuft, ist die Legitimitätsfrage beantwortet. Und dann kommen Politologen durchaus und sagen, ja, und wenn die Revolution auf der Tagesordnung ist, dann ist die Herrschaft auch nicht mehr legitim. Genauso tautologisch wie, solange sie besteht, ist sie legitim, genauso tautologisch ist, und wenn sie nicht mehr besteht, dann ist auch ihre Legitimität weg. Es ist die Überhöhung von Existenz zu gerecht. Es ist die Überhöhung von Existenz zu gerecht. Aber der Beweis für die Gerechtigkeit ist dann doch immer bloß die Unangefochtenheit der Existenz. Ja, und um den Ding dreht sich dann viel in der politischen Wissenschaft. Wenn es zum Beispiel linke Politologen sind, Menschen, die bringen Sätze folgender Art zustande, die sagen, die kapitalistische Wirtschaftsweise mit ihren Widersprüchen und sozialen Gegensätzen schafft Legitimitätsprobleme oder Legitimationsprobleme für den spätkapitalistischen Staat. Jetzt wird der Staat als politologisches Subjekt aufgefasst, nämlich als eins, dem geht es um nichts anderes, als seinen Frieden mit dem Volk herzustellen. Jetzt wird dieser Staat als Opfer der Wirtschaft betrachtet, die er selber einrichtet und bewacht und aufrechterhält. Und gesagt, diese Probleme muss er lösen. Da gibt es von Habermas gibt's Zitate dieser Art. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Also in dieser Kategorie, da hat man jetzt dann auch das Werkzeug, wo man jedem, der die Zustimmung, wie soll man das sagen, wo man jedem Politiker, der was macht, was einem nicht gefällt und was einem übrigens nicht aus politologischen Gründen nicht gefällt, sondern weil die politischen Wissenschaftler auch politisierende Bürger sind, halt irgendeine Meinung haben. Was einem aus irgendeinem Grund nicht gefällt, kann man einem Politiker immer sagen, damit verspielst du die Zustimmung der Bevölkerung und also die Fähigkeit des politischen Apparats zu zukünftigem Funktionieren. Das Mindeste ist die Wiederwahl. Man kann aber auch sagen, wenn einer nicht gewählt wird, wir lassen uns nicht bei dem Faktum, ja, das wäre quasi, da wäre man noch kein Theoretiker, wenn man sagen würde, einer ist nicht mehr gewählt worden, jetzt haben sie ihn nicht mehr gemocht. Haben sie den anderen gemocht, mit ungefähr genauso guten Gründen. Sondern man kann sagen, der ist nicht mehr gewählt worden, also hat er es auch nicht verdient, weil er die Legitimität verspielt hat. Ich lese euch mal was, eine Zitat noch vor, was zu dieser Ecke gut passt. Also das ist ein Berliner Politologe, der heißt Bolle, der äußert sich über Rationalität, ja, wie Berliner so heißen, der äußert sich über die Rationalität politischer im Unterschied zur Rationalität ökonomischer Entscheidungen und sagt, ja, es gibt Politikberatung von Ökonomen und Politikberatung von Politologen. Und die Politikberatung der Ökonomen, die zielt, das kennt er von der Ökonomie, die zielt immer drauf, möglichst große Effekte mit kleinen Kosten zu erreichen. Politologen haben ein anderes Optimierungsvorstellung. Nämlich, also das ist so, sie werben für die Sicht ihres Faches und damit, dass ihr Fach was Eigenes beizutragen hat beim Politikberaten. Und da sagt er, politische Entscheidungsträger suchen Mehrheiten für ihre Politiken, Zustimmung und Akzeptanz eines, also für ein von ihnen formulierten Begriff von gesellschaftlichem Wohlstand, der sich in der Konkurrenz zu anderen durchsetzen soll und jedenfalls nicht, wie Arrows Unmöglichkeitstheorem deutlich werden lässt, durch simple Aggregation individueller Präferenzen entstanden ist. Ja, der sagt jetzt mal, mit dem Zusammenaddieren von Bürgerwünschen ist es nichts. Die politische Rationalität zugrunde liegende und von Politik unter Nebenbedingungen zu maximierende soziale Wohlstandsfunktion enthält politische Variablen wie Wiederwahlwahrscheinlichkeit, bei der durch das politische System bestimmten Zeithorizonten, nicht aber jene Variablen, die dem Zielsystem wirtschaftswissenschaftlicher Politikberatung zugrunde liegt. Die ökonomisch beste Lösung interessiert Politiker in der Regel dann nicht, wenn sie ohne systemgefährdende gesellschaftliche Konflikte nicht durchsetzbar ist, zu demokratischem Machtverlust führt oder der Revolution zur Geltung verhilft. Also es gibt ein politologisches Optimum im Unterschied zum ökonomischen Optimum und das heißt, Ziele mit den geringsten Volkswiderstandskosten zu erreichen. Und da drin, nochmal der Punkt von vorhin, da drin wird sowohl das Bild, das ist eine gute Herrschaft, denn aus lauter Eigensucht, aus lauter Eigeninteresse an ihrem Bestand, an ihrem Fortbestehen, an ihrer Unangefochtenheit, nimmt sie doch tatsächlich Rücksicht auf die Regierten. Also das ist in der Kategorie der Legitimität ist eben zusammengeschlossen. Eine Macht, die Rücksicht auf die Regierten übt und das nur aus Eigensucht. Nur um sich selber unangefochten und mächtig und handlungsfähig zu halten. Und jetzt ist Legitimität ist so der schöne Sachzwang, dass die Vorstellung, dass das Böse erfolglos und das Gute erfolgreich sein muss. Und das ist der Gedanke, mit dem sie dann sich beratend ins Tagesgeschäft einmischen. Ich mache jetzt mal Schluss. Ja, ich mache mal Schluss und schaue, was sich aus der Diskussion an Ergänzungsbedarf ergibt und was vielleicht insgesamt noch zum Thema internationale Politik zu sagen wäre. Gibt es denn Wortmeldungen? Vielleicht nur eine Ergänzung zu dem Fall, wenn die Vermittlung nicht gelingt. Dann sagt der Staat auch nicht, okay, die Vermittlung hat nicht gelungen. Macht ihr mal weiter oder jemand anderes, ein anderes System. Sondern, ja, dann kennt ihr auch nicht, wo dann ohne das Vermittlung gelingende System wieder durchsetzt. Ja. Das ist ja die Sache mit den Notstandsgesetzen. Also das ist der Beweis, der Staat geht nicht in den demokratischen Prozeduren auf. Er steht und fällt nicht mit der demokratischen Form der Herrschaftsbestellung. Er benutzt die, die nützt ihm, die braucht, deren bedient er sich. Aber der dient er nicht unbedingt. Und die politische Wissenschaft stellt dieses Verhältnis sehr auf den Kopf. Die tut so, wie wenn der Gegenstand und der Zweck der Machtausübung die Verständigung mit den Regierten wäre. Das ist, was in diesem blöden Wort der politische Prozess drinsteckt. Die Ersetzung des Staats durch den Gegenstand der politische Prozess. Das ist eine Verschiebung, man hat eine ganz andere Optik. Ist vielleicht auch wichtig, insgesamt, wenn man versucht, sich ein Bild zu machen von dem, was da passiert. Wenn ich jetzt sage, die politische Wissenschaft hat was Ideologisches oder ist eine Ideologie, dann ist es nicht so, dass man sagen könnte, die sagen einen Satz und ich sage, das Gegenteil ist richtig. So einfach sind es keine Behauptungen über die Objektivität, dass man sagen könnte, die Behauptung ist verkehrt, das Gegenteil stimmt. Sondern das Besondere oder das Ideologische, das ist dieser verschobene Blick. Das ist die Weise, wie dieses Fach alles einregistriert. Wie dieses Fach alles deutet. Das ist die Schwierigkeit übrigens, wenn man mit wem diskutiert. Du kannst Streit und du kannst aber auch Verständigung kriegen und das ist ja totales Missverständnis. Also mir war der Vortrag klar, weil das Thema irgendwo auch logisch zu staatsfixiert. Also die Frage war auch, was ist die Funktion des Staates, sich zu schaffen, sich zu erhalten, sich zu schützen und bestenfalls Konkurrenz zu anderen Staaten zu bestehen. Die Tatsache aber, dass es eine Ökonomie gibt, die sich von diesem Staat die besten Rahmenbedingungen für ihr Agieren herstellen lässt, ist bei dem Vortrag vollkommen im Dunkeln geblieben. Also Staat hat ja nicht nur Funktion für sich selbst, Staat hat in erster Linie ja Funktion für eine bestimmte Ökonomie. Und das, also man könnte jetzt herausgehen und denken, der Staat ist der Böse, aber weshalb er der Böse ist, für wen und für welche Funktion, ist im Dunkeln geblieben. Deshalb war es zu politologisch, weil eigentlich kann man nicht ohne Staat reden, über Staat reden, ohne über Ökonomie zu reden. Ich habe das Wort auch gehört, aber kein Wort von sehr vielen. Das hat aber schon einen großen Raum, da war ja auch gedacht, dass der Staat notwendig ist für diese Wirtschaftsform. Es ist vielleicht erstmal insgesamt, es ist eine gewisse Schwierigkeit, weil das eigentliche Thema ist ja auch nicht der Staat, sondern das an der Universität übliche Nachdenken über dieses Feld. Also der eigentliche Gegenstand soll ja sein, die Theoriebildung und ihre Schiefheiten. Also das ist das Eigentliche. Jetzt kommt man öfter mal nicht aus und gerät immer wieder rein ins, statt dass man bloß über die Theoriebildung redet, redet man dann doch immer wieder ein bisschen über, worüber machen die denn ihre Theorie. Und es hat ja auch seine Verdienste, dass man darüber ein bisschen was sagt und dass ich da auch versuche, so ein Bild zu geben von was ich über den Staat, die Institution, ihr Funktionieren und ihren Zweck zu sagen wüsste. Wenn die Aufforderung schon ist mit dem Staat und Wirtschaft, der Staat ist der Böse, ist jetzt gar nicht so mein Problem mit dem Bösen, aber der Staat ist der Böse und dabei sage ich gar nicht, für wen der das tut. So war die Wortmeldung oder so. Ja, da würde ich jetzt sagen, halt aus, Vorsicht. Die Frage heißt, dient der Staat den Kapitalisten? Ja? Ist der Staat das Instrument der Kapitalisten und wie ist das aufzufassen richtig? Diese politische Macht ist tatsächlich das Erste, historisch und praktisch. Sie richtet die Verhältnisse ein, sie erzwingt Verhältnisse. Sie definiert die Menschen als Eigentümer. Als Eigentümer, manche dieser Eigentümer besitzen gar nichts, manche dieser Eigentümer besitzen unglaublich viel. Ohne dass eine Macht diese Verhältnisse stiftet, kommen die nicht in die Welt. Nicht Unternehmer haben erfunden, dass sie viel besitzen. Da braucht es immer eine Gewalt, die sagt, ja, und das gehört ihm auch. Und die anderen haben da nichts verloren an der Stelle. Ohne das kommt es nicht zustande. Historisch kam es halt zustande in der Form, dass es schon ewig politische Herrschaft gibt und frühere Formen vom Besitz schön langsam in die Form des fertigen, modernen, wie vorhin besprochen, Hegel definierten Privateigentums verwandelt worden sind in vielen Schritten. Dann ist der Staat das Subjekt, das übrigens auch über historische Kämpfe sich zu dem über den Klassen stehenden Aufpasser auf die Rahmenbedingungen macht. Der Staat schützt die Rechte des Lohnarbeiters und der Staat schützt die Rechte des Kapitalisten. Das Unglück ist halt, die Rechte sind so verschieden. Als dieses Subjekt, das über den Klassen steht, und es ist übrigens erst erkämpft worden, dass der über den Klassen steht, vorher war er ganz dicke verbündelt mit den Wohlhabenden. Dass er über den Klassen steht, ist sozusagen der Schritt ins 20. Jahrhundert gewesen. Oder die Leistung des Ersten Weltkriegs, die endgültige Trennung in Deutschland. So, dieser Staat steht über den Klassen. Er ist aber keineswegs damit zufrieden, dass er die Rahmenbedingungen setzt und sagt, sollen Sie schauen, was Sie machen. Der Staat ist über seine eigene ökonomische Abhängigkeit vom Erfolg des privaten Geschäfts, seine eigenen Ressourcen, die Steuern, die er kassiert, sind Prozentsätze der Umsätze, die im Land gemacht werden, sind ein Anteil, den er sich nicht per Tausch, sondern per Gewalt aneignet aus dem Verdienten der Privaten. Deswegen ist er ein Parteigänger nicht bloß der Ordnung des Kapitalismus, sondern er ist ein Parteigänger des Erfolgs des Kapitalismus, der unter seiner Hoheit zustande kommt. Und so wird der Staat dann aus ganz eigenem Interesse, also aus dem Interesse an seinem Florieren, an seinen Ressourcen, an der Reichweite seiner Macht, zum Parteigänger des Erfolgs des Wirtschaftswachstums, das er im Lande zu organisieren versteht. Und in der Hinsicht wird er dann wieder ganz, ganz eng parteiisch für die Privatinteressen der Unternehmerschaft und sehr kritisch gegen die Privatinteressen der Arbeitnehmer, die er im Prinzip auch anerkennt und schützt, aber doch immer als die störende Größe zur Kenntnis nimmt, während die andere Größe die ist, auf die es ankommt. Also so ist, aber wie gesagt, jetzt sind wir richtig weg von der politischen Wissenschaft, jetzt sind wir bei einer Erklärung dessen, wozu es den Staat gibt und wie der Staat zu der Wirtschaft, die er von sich abtrennt, steht. So kann ich das Bedürfnis ohne weiteres bedienen, das ist nicht mein Problem. Was ich nicht mitmachen möchte, ist ein linkspolitologischer Gedanke, nämlich der Kapitalismus denaturiert den guten Staat, der doch ein Gemeinwohl verfolgen könnte, wenn ihm das Kapital nicht immer zwischen die Beine schießen würde. Das ist nicht das Problem. Ne? Dann will ich sagen, gar nicht mehr. Also das sind so, wenn wir die, es gibt in Frankfurt gab es eine Politologenschule, da war ein Mann, der hieß Hirsch. Und der hat in die Richtung argumentiert. Der Staat hat lauter Probleme, weil das Kapital so eine schlechte Wirtschaftsordnung ist. Das ist eine sehr interessante Kapitel, die beruht darauf, dass du sagst, der Staat balanciert durch die Wirtschaft und befreit der Staat und den Mehrstaat in der Sozialismus. Und das wahre Allgemeinwohl könnte der Staat bloß verfolgen, wenn er nicht abhängig wäre von den großen Konzernen. Genau, dann schmeißen Sie alles, der zentrale Begriff der Macht der Konzerne. Die Macht der Konzerne, muss man mal fragen, wo geschehen denn die Macht der Konzerne? Es ist doch alles eine Lizenz von der politischen Macht. Ohne die könnten die Konzerne das alles nicht machen. Und dann sieht man ja auch mal, dass die Börsen furchtbar übertragen, große Konzerne von heute auf morgen stillgelegt werden oder in Russland der größte Kapitalist im Knast ist. Also das ist so frei ist der Staat, wenn er meint, das braucht er. Ja. Aber man kann natürlich fantasieren, was hier passieren kann. Also wenn der Staat beispielsweise Inflationsapparate nicht mehr bezahlen kann, wäre es ja vielleicht denkbar, dass die Wirtschaft anfängt, die Inflationsapparate zu bezahlen, um halt eben das verwendete Interesse des Kapitals aufrechtzuerhalten. Also ich würde nicht so ganz recht wissen. Kommt doch immer ein bisschen auf den Staat, wo es dann beispielsweise der größte Kapitalismus hat. Ne? Weil der Staat hat eben selbst als Kapitalist auftreten will. Aber das sind eher die innerwärtigen Staaten, die die Privatarmeen haben wie Kolumbien. Also der Staat außer Kraft oder nicht, funktioniert nicht mehr. Da stellen sie auch selber bereit. Aber sobald der Staat wird, das ist übrigens jetzt in Kolumbien, wo der Uribe versucht, diese ganze wieder zurückzuholen und wieder staatlich einzubewegen, wie er gesagt, Kapitalisten wollen keine eigene Macht haben. Also keine eigene Macht. Es wird aber sowieso wieder zum Staat. Ne? Und der Staat, das ist ja auch wirklich ein funktionierender Kapitalismus, wo es entwickelt wird. Der ist darauf angewiesen, dass der Staat auch drüber steht. Weil nur so kann er die Konkurrenz zwischen Kapitalisten lösen. Und würden ihn gegenseitig in die Kasse rauben. Ich muss auch so sagen, die Gesetze des Kapitals, ja, das sich die Unternehmer wechselseitig Konkurrenz machen und dass dabei die Arbeitskräfte das Instrument sind, dass sie immerzu ihre Kosten senken, um preiswerte Ware auf den Markt zu werfen, um dem Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen. Dieses ganze Verhältnis existiert nicht, wenn politische Gewalt und wirtschaftliche Macht zusammenwachsen. Dann ist es einfach wie, was weiß ich, wie, wenn der Räuberhauptmann in seinem Dorf regiert. Ja, dann, da, also der ganze Kapitalismus beruht schon auf der Trennung von staatlicher Macht und ökonomischer Konkurrenz. Sonst gibt es das Gesetz, wie sonst gibt es die ganzen Gesetze der, ja, der Konkurrenz, der Steigerung der Produktivität der Arbeit. Wer einfach das Kommando hat und sich alles aneignet, was in Reichweite ist, der muss die Produktivität seiner Arbeiter nicht unbedingt steigern. Der muss nicht immer mehr von dem Geld, das er verdient, reinvestieren, damit die Größe und Schlagkraft seiner Firma wächst. Das alles beruht auf der Trennung von politischer und ökonomischer Macht. Und der kapitalistische Staat hält das Zusammenwachsen in privater Hand immer für eine Gefährdung von sich. Das hält er dann für Mafia oder das hält er für das Hinüberwachsen von ökonomischer Macht in politische, wenn die zu groß werden. Es gibt immer in jedem Staat gibt es eine Wettbewerbskommission, in der Kapitalgröße einerseits geschätzt wird als Konkurrenzmittel gegen das Ausland und nach innen als Bedrohung für die politische Macht gesehen wird. Ja, wenn die so viel Macht haben, dass man denen nichts mehr verbieten kann, dann, also wenn die so viel ökonomische Macht haben, dass die politische Macht denen nichts mehr verbieten kann, dann sind sie zu groß geworden. Also das gehört zu dem ganzen Laden total dazu. Wenn es jetzt keine Wortmeldungen gibt, dann, ja, bitte. Andersrum fällt mir auch ein, wenn zum Beispiel Politiker dicke Schmiergelder abkassieren von irgendwelchen fetten Firmen und dann deshalb das eben so verabschieden, wie die Firma das gerne hätte, sucht die Firma ja doch irgendwo auch an der Macht, ne? Naja, das Beispiel beweist beides. Das Beispiel beweist erstmal, die muss sich die Macht kaufen, also ist sie schon mal nochmal was anderes, als was sie selber in der Hand haben. Aber sie kann sich die Macht kaufen, das ist die nächste Seite. Und die dritte ist, und das ist mir viel wichtiger als das beides, bei uns wird Korruption bestraft. Ja, zumindest ist sie im Prinzip verboten. Ob es dann immer gelingt, das, also ja, das ist klar, ob das dann gelingt, den Nachweis zu führen und so weiter, so ist es halt im juristischen Feld. Ist mir nicht so wichtig. Die Geschichte ist mehr die. Der gute Bürger regt sich gern über sowas furchtbar auf, dass da mal wieder Bestechung war. Ernstlich die Frage sich vorlegen, was ist denn eigentlich kaputt, wenn die an der Macht sind, ihr Macht auch noch ein bisschen dazu benutzen, dass sie ans Geld rankommen. Ja, das ist ja sozusagen, das ist ja wieder das ganz Normale. Die Macht, die übers Geld regiert, ist natürlich selber ein Riesenzugang zum Geld. Für Geldbesitzer ist es unheimlich wichtig, Politiker auf ihrer Seite zu haben. Also ist klar, wer kann sich schon bestechen lassen. Ne? Das ist ganz wichtig ins Feld der Politik. Halt Mächtige können sich bestechen lassen, andere können es eh nicht. Die Frage ist die, was machen sie denn eigentlich kaputt? Wenn sie zum Beispiel eine Brücke bauen über den Rhein und 13 Baufirmen melden sich und jede bietet ein bisschen ein Bestechungsgeld an und die das meiste Bestechungsgeld anbietet, kriegt den Bau. Am Schluss muss man sagen, na, irgendeine hätten sie ja sowieso nehmen müssen. Man denkt immer, da geht furchtbar was kaputt. Aber so läuft der Laden halt. Dass die Mächtigen auch noch die Hand aufhalten, ist doch normal. Bestraft wird es eigentlich mehr wegen dem Standpunkt, der Politiker hat dem Staatsauftrag zu dienen und nicht im Interesse seiner Geldbörse zu operieren. Mehr wegen der Seite wird es bestraft, als weil man fürchtet, da wird wirklich eine suboptimale Lösung fürs Gemeinwesen gefunden. Ja, aber wenn das Schule macht. Das macht ja Schule. Jetzt habe ich es halt erfunden in 5 Sekunden. Okay, dann werden mal Gesetze erlassen, die mir auch nicht gut finden. fängt es an? Naja. Was weiß ich, zum Beispiel die Legehennenhaltung jetzt so beibehalten, was eben nicht mehr rentiert und dann wird eben ein bisschen Geld bezahlt, dass die Politiker das Gesetz wieder so ändern, dass es eben noch eine Batteriehaltung gibt, was ich das so schön macht und warum dann ein bisschen Geld machen kann. Eigentlich sind alle dagegen, das ist ich, 80% würden am liebsten Freilandeier kaufen, aber das Gesetz wird dann eben doch wieder so erlassen, dass es doch weiterhin erlaubt ist. Und warum? Weil vielleicht irgendjemand das Geld in der Tasche versteckt hat. Aber da haben wir eigentlich ja, das Beispiel liegt ein bisschen schräg, weil dann, wie viel Gesetzesmacher gibt es bei uns? 600? 540? Irgend sowas. Also eine ganze Menge, da haben sie schwer zu bestechen. Das tun die auch gar nicht. Die Leute, die sie dann sich kaufen, sind dann gar nicht die Entscheidungsmacher, die sind dann sogenannte Lobbyisten. Und das reicht, was heißt das schon groß? Da würde ich erstmal sagen, ja, so läuft der Laden. Es gibt Interessen, die gelten im Land als wichtig. Es ist Wirtschaft. Wenn da was wegbricht, ist es ganz blöd. Verliert das Land Wachstum, verliert das Land Arbeitsplätze. Also das will man nicht. Meldet sich die Wirtschaft, jetzt hat sie automatisch ein Ohr. Die Politik hat automatisch ein Ohr für die Wirtschaft. Jetzt bezahlt die Wirtschaft, das hat sie immer, die ganze Zeit über. Wenn Sie Umweltgesetze machen, dann erkundigen Sie sich bei denen, für die Sie den neuen Umweltgesetzen unterwerfen wollen, danach, wie weit Sie eigentlich technisch sind, ob Sie das hinkriegen und ob Sie sich's leisten können. Wenn Sie den Katalysator einführen, zum Beispiel für die Autos, das ist jetzt 12 oder 14 Jahre her, 10 Jahre vielleicht, weiß nicht genau, dann erkundigt sich die Bundesregierung bei VW und bei BMW und so weiter und sagt, könnt ihr eigentlich einen Katalysator jetzt schon lohnend bauen? Und wenn die sagen nein, dann sagen die deutschen Politiker, dann verwenden wir uns in Brüssel dafür, dass das ein halbes Jahr später erst verwirklicht wird. Und zwar nicht gleich, weil sie bestochen sind, sondern weil sie erstmal den Standpunkt von sich aus haben, ja, deutsche Arbeitsplätze, die Konkurrenzfähigkeit einer deutschen Firma gefährden. Bloß wegen den Katalysatoren, ein halbes Jahr später kommen sie dann ja. Und wenn dann die Firmen signalisieren, in einem halben Jahr können wir es, dann sagt die deutsche Außenpolitik, also die deutschen Brüssel-Politiker, die sagen dann, in einem halben Jahr muss es dann aber auch unbedingt sein. Wenn es die Italiener dann noch nicht können, umso besser, dann haben die Italiener den Konkurrenznachteil und müssen entweder bei uns die Katalysatoren einkaufen oder hinnehmen, dass sie Autos kaufen, die diesen Makel haben. Also das alles findet erstmal statt, ohne dass bestochen werden muss, weil das ist ja sowieso das deutsche wirtschaftspolitische Interesse. Und dann geht es erst los mit dem Bestechen. Naja, aber was sie dann können? Ne? Können wir dann, dass wir wirklich nicht können? Können wir vielleicht, nee, dann machen wir aber nur 3 Milliarden Überschuss, wir würden aber lieber 5 Milliarden Überschuss machen und deswegen müssen wir noch 3 Jahre warten. Ja, können. Ja, das Können hat alle Momente von zu einem lohnenden Preis herstellen. Und was unmöglich ist, was den Profit vernichten würde, will die Politik nicht verlangen. Das wäre, was ist, ja, das macht man nur in Notfällen und eigentlich bei der normalen Industrieentwicklung nicht. Da macht man es umgekehrt. Man macht Auflagen, die sich nach dem Stand der Technik, der lohnenden, der preiswerten Technik richten. Und dann ist es immer noch eine Auflage für die Firmen, die zu rückständig und zu arm sind, als dass sie sich die Auflagen leisten könnten. Aber die allermeisten, für die trifft die Auflage genau dann ein, wenn es in ihre Rechnung auch reinpasst, der Auflage zu entsprechen. So viel Rücksicht wird schon ganz selbstständig genommen. Und deswegen meine ich eben, ja, Bestechung, dann zahlt man sie an Lobbyisten und es ist eigentlich bloß ein bezahlter Mensch, der in den Ministerien rumläuft und sagt, habt ihr bedacht, dieser wichtige Kunde VW oder diese wichtige Firma VW würde leiden, wenn ihr das beschließt. Wollt ihr das? Muss man immer sagen, formell, der Staat bleibt selbstständig dagegen, der kann es auch beschließen, wenn er genug Gründe in seiner Richtung hat. Aber das Wohl von VW wird immer hochgehalten und ist ein wichtiger Gesichtspunkt im Entscheiden. Gut, alles bloß Beiträge zu dem Thema. Glauben wir doch nicht, dass durch Korruption was kaputt gemacht wird in dem Land. Wären die Politiker noch ein bisschen reicher, als sie ohnehin wären? Würde ich mir das aber nicht. Doch, also, doch, bin doch. Ich aber doch ganz schön anders auf dir. Vielleicht mal weiter, glaubst du, dass dass die sehr viel besser handeln würden, wenn die nicht bestochen würden. Dass die dann sehr viel Gutes ja. machen würden. Im Wesentlichen werden sie zu dem bestochen, was sie sowieso wollen. Oder was sowieso ihrer Raison entspricht. Besser aussehen. Also diese Politiker würden auch dann nicht ganz tolle Sachen für uns entscheiden, wenn sie nicht bestochen werden. Da gehen auch nicht von außen. Deswegen verändert das nicht so viel. Ich möchte ja noch eins sagen, dass du uns dazu sagst, also es geht ja um Kritik der falschen Gedanken der Ideologie. Ja. Und was heute gang und gäbe ist, bei Studenten oder sonst wo heißt immer dem Staat, den guten Grund abzustreiten, indem man sagt, es ist neoliberale Politik. Dass also in dem, zu sagen, die das so kritisieren, stellen sich ja sehr kritisch dazu und sagen, wie, da gibt es gar keinen guten Grund, weil ich kritisiere jetzt gerade, als das sind wieder dieser neoliberale Gesichtspunkt oder diese neoliberale Politik und man könnte, und dann kommen lauter Konjunktive, alles ganz anders machen. Also inwiefern das in die Ideologiekritik hineingehört, dass wenn man den Staat so kritisiert, man schon wieder auf ihn reingefallen ist. Eben einen guten Grund für ihn sucht, indem man sich so distanziert. Also wer die neoliberale Politik anklagt, kritisiert am Regieren mit einer Kategorie, die nicht in die politische Wissenschaft, sondern in die Ökonomie gehört. Also das ist eine Kategorie der Wirtschaftspolitik, nicht der Kategorie der politischen Wissenschaft, also nichts Politologisches in dem Sinn. Es ist die Geschichte, wird das Gemeinwohl am besten dadurch erreicht, dass die politische Macht, die Kapitale, auf nützliche Funktionen fürs Gemeinwesen insgesamt verpflichtet, also Kündigungsschutz, Umweltschutz, und dass der Staat für das Lohnen, das dadurch gefährdet wird, mit eigenen Mitteln, nämlich mit Finanzpolitik, die antizyklisch funktioniert, einsteht, was nachhilft beim Profit. Ja, Wachstum schafft, wo es nicht von selber entsteht und so Sachen. Und dem steht entgegen die andere wirtschaftspolitische Optimierungsvorstellung, die heißt, wenn das Kapital nicht genug wächst, beweist es bloß, dass es immer noch zu viel Auflagen gehorchen muss, dass es immer noch zu vielen Schranken unterworfen ist, dass es immer noch zu viel Steuern bezahlen muss, etc. Sodass man das Gemeinwohl dadurch steigert, nämlich das Wachstum im Land und das, was insgesamt rauskommt, dadurch steigern muss, dass man dem Kapital mehr erlaubt. Das ist neoliberal. Also das sind die beiden Alternativen. Und es ist vollkommen klar, wer diese Kritik macht, der ist der Meinung, dass die Schäden, die er zur Kenntnis nimmt, hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland, sinkende Löhne, Zerstörung dessen, was man mal als soziale Sicherheit und ihre Institutionen gekannt hat, der ist sich ganz sicher, dass das nichts mit dem Zweck und dem Grund dieser Wirtschaft zu tun hat. Der sagt, das kommt von einem schlechten Regieren. Der lässt Licht gelten, dass diese Konsequenzen in der Rechnungsweise des Kapitalismus selber drin liegen, sondern sagt, er wüsste eine bessere Methode, vom Staat aus seinen nationalen Kapitalismus zu managen. Und auf der Ebene findet dann der Streit statt. Und der Streit ist einer von Wirtschaftspolitikern. Also das hat nichts mit System zu tun. Das ist, wie lenken wir dieses Wirtschaftssystem? Und dann kommt Lafontaine gegen Westerwelle. Ja, und Lafontaine steht einfach auf dem Standpunkt Keynesianismus. Man könnte das Wachstum mit politischen Mitteln befördern, indem man mehr Staatsschulden macht und indem man das Kapital auf volksnützliche Aufgaben verpflichtet. Und dann kommen die anderen und sagen, das habt ihr ja schon 30 Jahre probiert und das ist die Arbeitslosigkeit während der Zeit immer größer geworden. Sozial ist, was Arbeit schafft, und wenn sozial ist, was Arbeit schafft, dann ist jede Schranke fürs Kapital unsozial. Jede Rücksicht auf die Arbeitskräfte unsozial. Das ist die andere Linie. Und wie gesagt, das sind beides Dinge, die tun so, als ob es bei der Regierung so etwas wie eine frei gewählte Politstrategie gäbe. So nach dem Muster, greifen wir in die Rezeptkiste von Keynes oder greifen wir in die Rezeptkiste von Milton Friedman. Wir wollen überhaupt nicht wissen, dass der Staat überhaupt kein so ein Rezepteverfolger ist. Dass das Problem gar nicht darin besteht, die haben ein veraltetes Rezept, sie wollen ein neues. Sondern dass das Ding darin besteht, heute ist die kapitalistische Nation Deutschland in einer anderen Konkurrenz, als sie 1970 bis 80 war. Und das ist das Entscheidende. Arbeit lohnt sich fürs Kapital nicht mehr so gut wie damals. Nicht mehr so viel Arbeit lohnt sich fürs Kapital wie damals. Damals hat man mit der Währung gar noch nicht konkurrieren müssen. Jetzt konkurriert man mit der Währung, also konkurriert man auch mit der Solidität des Staatshaushalts und so Sachen. Aber wie gesagt, das ist ein neues Fass aufmachen. Da sind wir jetzt eben in einem anderen Fach. Da sind wir bei wirtschaftspolitischen Erfolgsideologien. Der Meinung, man könnte den Kapitalismus besser und schlechter verwalten und man hätte eine viel bessere Vorstellung einer viel besseren Verwaltung davon. Und wie gesagt, alles miteinander. Kein Feld der Politologen. Jetzt mache ich noch meine angekündigte Geschichte mit der Außenpolitik. Es ist nämlich auch mit der Außenpolitik so, dass die politische Wissenschaft in der Hinsicht wie nach innen in der Unterstellung durchaus die Erinnerung an den gewalttätigen Charakter hat. Nach außen noch viel erklärter und offener. Ja, die Staaten haben Interessen gegen die anderen. In der Außenpolitik muss man sich dazu bekennen, realpolitisch zu sein, muss man sich dazu bekennen, dass es um Macht und Machtkonkurrenz geht. Die Frage, warum eigentlich? Warum braucht es denn das? Warum ist es so, dass ein Gemeinwesen bloß bestehen kann, wenn es das andere immer in Schach hält? Wo kommt die grundsätzliche Feindseligkeit dieser staatlich verfassten Gemeinwesen her? Alles das interessiert die keine Bohne. Aber richtig brutal sagen, ja was denn sonst? Machtkonkurrenzen, selbstverständlich. Richtig sich zu was Üblem bekennen, ist ihnen nicht das Problem. Aber dann geht's los. Dann heißt's, und das alles ist kein Problem. Ja, Machtkonkurrenz, Staat, nationale Egoismen. Du kannst, das ist jetzt das, wo ich vorhin mal gesagt habe, da kann man dann schneller Verständigung erzielen und dieser totales Missverständnis. Du kannst in so Seminaren über die Armut der dritten Welt reden. Du kannst darüber reden, was der Euro ist. Und da kann unser eins mit seiner Bildung immer zu Sachen einbringen und man kriegt es gedankt und sagt, ja, interessanter Beitrag und so weiter. Und die meinen alle, das ist ein Beitrag zu dem Kräftespiel, das in der Außenpolitik herrscht. Also unser eins kommt mit der inhaltlichen Bestimmung einer imperialistischen Zielsetzung. Mit der inhaltlichen Bestimmung, die immer dann auch eine Verurteilung beinhaltet. Ein Staat will sich am anderen bereichern. Da sagen die, ja, klar, selbstverständlich. Und sagen dann im nächsten Atemzug, das sind alles die Faktoren, die in das Kräftespiel eingehen. Und ankommen tut es eigentlich bloß auf eins, dass das Kräftespiel beherrscht wird. Schlimm sind nicht die Interessen, die da in Konflikt geraten, sondern schlimm sind Politiker, die das Spiel der Kräfte nicht beherrschen. Die nicht das internationale System, quasi altmodisch DKP-mäßig gesagt, das Kräfteverhältnis nicht einschätzen können und die dann mit zu wenig Mitteln zu viel Aufstand probieren. Das ist die Idee des Gleichgewichts von Einflussmitteln und Einflussabsichten. Schlimm ist nicht, was da für imperialistische Anliegen aufeinandertreffen, sondern schlimm ist, wenn einer mit zu wenig Mitteln zu viel bewegen will. Jetzt nehmen wir diesen in Bonn beheimateten Hacke. Der schimpfte über die rot-grüne Regierung. mit Worten der Art, geht's wieder los, hab ich's, ja, ich hab's. Die Regierung ist nicht in der Lage, klug, umsichtig, ausgleichend, kraftvoll Außenpolitik zu betreiben. Die Reihenfolge, klug, umsichtig, ausgleichend, kraftvoll. Der macht ihr durchaus den Vorwurf, sie vermag es nicht, deutsche Interessen in der Welt gegen andere durchzusetzen. Das sagt er, wirft er ihr gleichzeitig vor, im selben Atemzug wirft er dem Schröder vor, er wäre vorgeprescht. Er hätte das Bündnis mit Amerika, wo Deutschland sich nicht leisten kann, das Bündnis mit Amerika zu gefährden, das hätte er aufs Spiel gesetzt. Er hätte polternd einen Sitz in der UNO beansprucht. Das scheint aber zu stimmen. Nee, der Witz ist, im selben Atemzug wirft er ihm polternd vor und nicht kraftvoll. Ja, was denn jetzt eigentlich? Man merkt, was der, wie der denkt. Der denkt, richtig gemacht, hätte Erfolg rauskommen müssen. Wenn der deutsche Sitz in der UNO nicht zu kriegen ist, war es schlecht gemacht. Und weil es schlecht gemacht ist, ist es gleichzeitig zu viel und zu wenig freches Auftreten. Gleichzeitig zu schleichend und zu laut. Zu umsichtig und zu wenig umsichtig. Also, man hat was, theoretisch gesehen, es ist ein ganz billiger Gedanke. Es ist der Gedanke, der Erfolg gibt Recht. Und es ist eine Theorie, die im Grunde sowieso immer nur im Nachhinein gilt. Ja, wenn der Erfolg sich nicht eingestellt hat, dann war der Akteur eine Flasche. Wenn er sich eingestellt hat, kriegt er lauter gute Noten. Also, das ist ganz billig. Man macht gar nicht den politischen Zweck, das ist jetzt auch wieder die Verschiebung, die drin liegt. Man macht gar nicht den politischen Zweck zum Zweck des Politikers oder der nationalen Außenpolitik, sondern den Erfolg des Zwecks zum eigentlichen Zweck. Und sagt, den verfehlt Rot-Grün. Der sagt gleichzeitig, die haben gegen Amerika auf Einfluss bestanden und Einfluss beim Bremsen amerikanischer Alleingänge verloren. Man möchte ihn auch mal fragen, ja, wie glaubst denn du, dass ein neues Verhältnis zwischen zwei Mächten etabliert wird, außer dass einer sagt, nicht mehr wie gestern? Das ist doch klar, das ist eine Zurückweisung eines eingespielten Verhältnisses. Die Amerikaner haben erwartet, die Deutschen machen mit, wie immer, und die Deutschen haben einmal gesagt, jetzt machen wir mal nicht mit. Ja, das führt erstens zum Zerwürfnis, das führt zweitens zum Ausprobieren, wer hinterher wieder zurückrudern muss. Das führt am Schluss zu richtig politischen Pressionen beider Seiten. Man schädigt die andere Seite und schaut, ob die andere Seite auf Schaden reagiert. Das ist die wirkliche Politik. Und die Politologie stellt sich daneben und ist super gescheit und sagt, richtig gemacht kann der Erfolg nicht verfehlt werden und wo Misserfolg sich einstellt, liegen Fehler der Politik vor. So, und das ist jetzt dann das geistige Instrumentarium, mit dem er auf die Außenpolitik losgeht und alle imperialistischen Konflikte bis hin zum schlimmsten Krieg betrachtet als, sind sie eine angemessene nationale Bezugnahme auf das etablierte Kräfteverhältnis, aufs etablierte Gleichgewicht, aufs etablierte Staatensystem. Das schließt übrigens ein gewonnener Krieg ist eine angemessene Reaktion drauf. In einem gewonnenen Krieg erweist sich, dass der Kriegsgegner die Ungleichung von Anspruch und Mittel zu verantworten hat. Ja, der Gedanke, man ist für den Erfolg der Sache, ist da ganz brutal. Man misst die Politiker an dem Erfolg und wirft ihnen falsches Vorgehen im Fall von einem Misserfolg vor, wobei man sogar noch hinzusetzen muss, was Hacke da macht und was er da in Bezug auf diese deutsch-amerikanische Politik macht. Da ist ja auch noch die Kategorie Misserfolg unangemessen, weil das liegt ja selber noch an einer politischen Bewertung von ihm. Man könnte doch auch sagen, Schröder hat eine Standfestigkeit und eine weltpolitische Statur bewiesen, die hat es vorher noch nicht gegeben und viele Staaten sind jetzt bereit, sich Deutschland und Frankreich als einer Rückendeckung für die Ambition einer multipolaren Welt zu versichern und da auf die zuzugehen und für China und für Russland. Bitte? Der Nächste sagt halt das, ja. Ja, das ist dann das Schönste. Dann ist Pluralismus und dann sagt jeder, was er will. Und das ist dann Wissenschaft. Also da merkt man dann auch, das ist die Definition, liegt jetzt da eigentlich im Ergebnis ein Erfolg oder ein Misserfolg vor? Das kommt insgesamt überhaupt nicht aus der Politologie. Das kommt einfach aus der parteilichen Zuordnung. Der Hacke ist halt der Gegner von Rot-Grün immer gewesen. Der konnte die halt nicht leiden, also sagt er ihnen nach, sie sind Flaschen. Die Sei-Wissenschaft taugt eigentlich nur zu einem, zu diesem vertricksten, du kannst es nicht, weil ich dir bescheinige, dass du keinen Erfolg hast und das zeigt, dass du das internationale Kräfteverhältnis nicht hast einzuschätzen vermocht. Das ist, wie gesagt, dieser ganz billige Gedanke, aber mit dem Gedanken sind sie Wissenschaft.